Hallo und herzlich willkommen zum 148. Conncast Themenpodcast. Wir sprechen heute, wie ihr schon gesehen habt, über die 6. Detective Conan Staffel, die ab Oktober 2022, also schon sehr, sehr, sehr bald, auf ProSiebenMax zu sehen sein wird. Ich bin Philipp und mit dabei ist heute auch in meinem Team der Lasse. Hallo Lasse. Hallo alle zusammen. Und ich begrüße Olli. Hallo Olli. Hallo zusammen, ich freue mich sehr auf die 6. Staffel und auf diesen Cast hier heute. Und als Gast haben wir heute dabei den Jens. Hallo Jens. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ja, freut mich, dass du mit dabei bist. Vielleicht kannst du noch ein, zwei, drei Worte über dich verlieren, bevor wir gleich dann fulminant ins Thema einsteigen. Wer bist du denn, Jens? Ja, gerne. Also, ich bin Conan News Redakteur seit Juni 2021. Nebenbei auch registriert im Conan Wiki, da mache ich regelmäßig die Bilder der Woche und ansonsten bin ich auch im Forum Administrator und das wäre so das Wichtigste zu mir in Kürze und das ist jetzt der allererste Conan Cast, bei dem ich dabei bin und bin sehr gespannt, wie es wird. Genau, ja, ich freue mich auch, dass du dabei bist und heute mit uns über die 6. Staffel sprechen wirst, denn es wird viel, viel, viel zu besprechen geben. Ihr als Hörer werdet das vielleicht schon sehen anhand der Länge dieses Podcasts, die, so hoffe ich zumindest, einige Zeit umfassen wird. Aber wir wollen natürlich alle Details, alles, was momentan schon zu Staffel 6 bekannt ist, einmal durchsprechen, durchexerzieren. Und genau, ich gebe mal einen kurzen Fahrplan, was euch heute hier erwarten wird. Also wir werden zunächst einmal über die, in Anführungszeichen, Geschichte von Staffel 6 sprechen, wie es dazu gekommen ist, welche Informationen grundsätzlich alles bekannt sind, wie denn die TV-Ausstrahlung bei ProSiebenMax oder auf ProSiebenMax und der DVD-Release bei Crunchyroll zusammenhängen. Dann sprechen wir natürlich inhaltlich über die Staffel 6, welche Folgen enthalten sind, welche Charaktere aus Detective Conan treten zum ersten Mal auf, welche Charaktere tauchen überhaupt auf, wer ist alles mit dabei, wen sehen wir in diesen neuen Folgen in der Staffel 6 und wen sehen wir vielleicht auch nicht. Dann natürlich, welche Openings und Endings erwarten uns denn in den neuen Folgen, wie man ja immer so schön sagt. Und natürlich gibt es auch eine persönliche Meinung von uns, worauf wir uns am meisten freuen, welche Folgen man guten Gewissens auslassen darf, welche Folgen vielleicht ein Geheimfavorit sein könnten, welche Openings und Endings wir uns besonders ins Herz geschlossen haben. Und ganz zum Schluss gibt es noch abschließende Gedanken und einen kleinen Blick in die Glaskugel. Ihr seht, das ist ein rundes, fettes, dickes Programm. Und ja, ich würde auch gar nicht weiter heiß um den Brei herumreden, um den heißen Brei herumreden natürlich. Und direkt durchstarten einmal damit, wie es denn eigentlich zu der Staffel 6 gekommen ist, die jetzt ja, wie gesagt, ab Oktober 2022 auf ProSiebenMax zu sehen sein wird. Da werfen wir natürlich erst einmal einen Blick zurück. Wir hatten ja damals die Folgen bei RTL 2, ihr werdet euch erinnern, bis 2006. Dann gab es ja eine lange, lange, lange Ära, kann man fast sagen, wo keine neuen Folgen nach Deutschland gekommen sind. Die 333 war diese magische Marke, an der sich alles so ein bisschen fest und aufgehalten hat. Bis dann ProSiebenMax auf den Plan getreten ist, Detective Conan ins Programm genommen hat, mehrfach wiederholt hat und dann auch neue Folgen gezeigt hat in Form einer 5. Staffel. Die lief von Oktober 2018 bis März 2019 auf ProSiebenMax. Das waren damals 100 neue deutsche Folgen. Die Folgen 334 bis 433. Womit eigentlich nach all der Zeit, nach 11, 12 Jahren, niemand mehr so wirklich gerechnet hatte. Und ein wirklich Traum ist wahr geworden, diese 100 Folgen. Auch direkt am Ende, als die letzten Folgen ausgestrahlt wurden, hatte ProSiebenMax auch direkt verkünden lassen auf Social Media und KKG, dass man an weiteren neuen Folgen, also an einer 6. Staffel, dran sei. Als damals dann die letzte Folge der neuen Folgen, also der Staffel 5, lief und man in Magic Kaito 1412 überging, da hieß es dann, ich zitiere: "Und keine Sorge, wir sind an neuen Conan-Folgen dran." Ja, dass sich das dann noch so lange ins Land ziehen sollte, damit hatte dann auch tatsächlich keiner gerechnet. Ein Jahr später, also das war im Februar 2019, man hatte das dann im Mai 2020, also über ein Jahr später, nochmal bestätigt, dass man weiterhin an neuen Folgen dran sei. Man hatte dann auch das Problem, dass es mit der Pandemie so ein bisschen schwierig war. Ihr erinnert euch, die Covid-19-Pandemie, lange ist es her. Genau, aber sie hatten da auch gesagt, unseren Spruch, wir sind an neuen Folgen dran, könnt ihr wahrscheinlich schon nicht mehr hören, aber wir bleiben dabei und meinen es auch so. Anime zu importieren ist generell zeitaufwendig und in der aktuellen Situation, gemeint ist natürlich Covid-19, wird das auch nicht leichter. Aber Detektive sind geduldig. Später im Jahr wartet auf jeden Fall schon mal ein Detektiv Conan-Movie auf euch. Ja, zwar keine neuen Folgen dann in dem Sinne, die ließen noch ein bisschen länger auf sich warten. Man hatte dann im November 2021, also jetzt auch fast ein ganzes Jahr her schon, da hieß es dann, neue Detektiv Conan-Folgen ab 2022 auf ProSieben Max. Da ließ man tatsächlich die Bombe platzen und sagte, wohlgemerkt im November 2021, dass die neuen Folgen in Form einer sechsten Staffel im zweiten Halbjahr 2022 starten würden. Was ja wirklich, wenn man bedenkt, es war noch 2021, da musste man noch über ein halbes Jahr warten, mehr noch, bis man dann wirklich in den Zeitraum gekommen ist, wo überhaupt die neuen Folgen starten sollten oder könnten, wie gesagt, zweites Halbjahr. Und damals war die Resonanz wirklich auch trotz allem, trotz der langen Wartezeit, trotz dass man wieder 3-4 Jahre warten musste, wirklich bombastisch. Und auch jetzt, wo die neuen Folgen quasi direkt bevorstehen, ist der Hype immer noch da, immer noch spürbar. Und ich muss sagen, ich bin auch sehr gehypt, ihr hoffentlich auch alle, und ich hoffe, man hört das auch ein bisschen raus, dass ich mich sehr auf die sechste Staffel freue, denn es ist wirklich jetzt einige Zeit her. Und genau, das ist so der Ablauf. Jetzt in letzter Zeit wurden tatsächlich einige weitere konkrete Details bekannt. ProSiebenMax geht immer mehr ans Licht der Öffentlichkeit sozusagen und präsentiert immer mehr. Bekannt ist jetzt auch tatsächlich, um zum nächsten Punkt vielleicht schon ein bisschen so überzugehen, dass es 50 Folgen sein werden, die erstmal in Anführungszeichen, oder nicht in Anführungszeichen, sondern Zitat, gezeigt werden. Und genau, man hatte das ja in der Vergangenheit und in den letzten Wochen, Monaten ja auch schon ein bisschen, ich will nicht sagen beworben, aber im Grunde trifft das doch schon zu, durch die Filmreihe, die man ja wieder ausgestrahlt hat. Man hat ja einige Filme immer am Freitagabend zur Primetime gezeigt auf ProSieben Max und auch das TV-Special, das Scharlachrote Alibi und die Scharlachrote Kugel, ja als TV-Premiere, also da auch schon ein bisschen vielleicht um die Fans heiß zu machen, um diese Detektiv Conan-Verbundenheit so ein bisschen wieder hervorzubringen, nachdem ja über längere Zeit ja eigentlich eher weniger los war, außer halt der Rerun, der ja derzeit noch läuft. Ja, aber so langsam geht diese ganze Maschinerie wieder los, die ganze Werbemaschinerie, sage ich mal, und genau, uns erwarten dann ab Oktober, zum Aufnahmezeitpunkt muss ich dazu sagen, ist der konkrete Starttermin der neuen Folgen, also der sechsten Staffel, noch nicht bekannt. Wir wissen nur, dass es tatsächlich der Oktober 2022 sein wird. Es kann sein, dass inzwischen schon mehr Details bekannt sind. Das lest ihr dann entweder direkt im Post oder natürlich bei uns auf Social Media, wo ihr uns überall als Conan News findet, oder auf unserer Website, wo ihr alle Informationen findet, conannews.org. Wie gesagt, wir wissen bisher nur Oktober und es scheint auch nicht die erste Oktoberwoche zu sein, sondern irgendwann später. Wir sind ja momentan noch an diesen Rätseln dran, die ProSieben Max standesgemäß für wahre Detektiv-Conan-Fans herausgegeben hat. Was sind noch für Informationen bekannt? Genau, wie gesagt, ProSieben Max, 50 Folgen, Oktober 2022. Das ist so momentan das, worum sich alles dreht. Ja, freut mich tatsächlich sehr, dass es jetzt mit Conan weitergeht. Also, ja, neue Folgen in deutscher Synchronisation auf ProSieben Max im deutschen Fernsehen. Also, der Hype ist da, die Meldungen überschlagen sich und ja, ich bin wirklich gespannt, wie es wird, was wir so alles sehen werden. Welche Episoden uns erwarten, kommen wir dann vielleicht gleich noch ein bisschen genauer zu, aber es ist einfach toll, dass Conan weitergeht und ich weiß noch, wie es halt bei der 5. Staffel, das war natürlich noch mal ein größeres Freudenerlebnis, weil das ja wirklich dann die neuen Folgen halt waren, also das war ja dann nach der ewigen Wartezeit, aber jetzt geht's halt weiter und ja, ich finde das halt gut und es hat mir echt gefallen, dass eben ProSieben Max auch immer wieder gesagt hat und nochmal bekräftigt hat in dieser Wartezeit, sag ich mal, wir sind da dran und wir wollen es auch wirklich, dass man eben nicht wieder diese RTL-2-Long-Wartezeit hatte und so dachte, boah, da kommt ja eh nie was und man hatte Conan vielleicht schon abgeschrieben und ja, jetzt geht's wirklich weiter und ich bin sehr gehypt drauf, freue mich sehr, dass eben auch im Vorfeld so diese Rätsel veröffentlicht wurden und dass wir jetzt hier darüber sprechen und ja, freue mich sehr, wenn es dann losgeht und wir dann ab Oktober die neuen Conan-Folgen dann sehen können. Wobei man dazu sagen muss, dass ja die Wartezeiten nach RTL 2, die war ja noch zusätzlich hoffnungslos, quasi dadurch große Zeit lang, dass ja die Sender auch gewechselt sind. Also RTL 2 hat irgendwann Anime nicht mehr gemacht, Viva gab es dann auch irgendwann nicht mehr und die haben Conan dann ja auch nicht weitergemacht. Und deswegen, allein schon deswegen fand ich diese 4 Jahre seit dem Start von Staffel 5, dazu muss man sagen, die ging ja noch bis März 2019, also wir sind dann ja nur so 3,5 Jahre seitdem, die fand ich deswegen deutlich erträglicher, weil es eigentlich immer klar war, ProSieben Max wird es schon weitermachen, nur die Frage ist wann und dann diese 12 Jahre, die waren da teilweise ja echt hoffnungslos, wo es dann von Kase hieß, ja niemand weiß, wo die Lizenz gerade ist, ist verschollen. Da konnte man ja schon wirklich denken, okay, vielleicht kommen Conan einfach nie wieder. Aus diesem Tal sind wir jetzt zum Glück raus. Und ja, ich glaube auch bei den meisten wird sich das mit der langen Wartezeit, manche wurden ja so ein bisschen ärgerlich darüber, aber ich glaube, das ist dann, wenn es dann losgeht, verfliegt das alles sofort, weil dafür ist man zu sehr Fan, als dass man dann irgendwie noch nachhängt, sondern man ist dann im Hier und Jetzt und das lässt dann alles ganz schnell vergessen machen, was man vielleicht vor einem Jahr oder so an Frustration gefühlt hat. Und wir haben ja eh alle durch die Corona-Pandemie unser Zeitgefühl so ein bisschen verloren. Also von daher alles gut. Und ich freue mich auch sehr, dass es jetzt endlich weitergeht. Ja, und dass wir jetzt nochmal 12 Jahre warten müssen, bis eine 6. Staffel kommt. Ich denke mal, das war allen Fans auch klar. Das ist utopisch oder vielmehr dystopisch, dass wir so lange warten müssen. Trotzdem hat es mich dann total überrascht, als es letztes Jahr, ich meine, es war sogar der 1. November direkt, hieß, ja, die Bombe ist geplatzt und die 6. Staffel ist jetzt soweit in Planung, dass gesagt werden kann, es geht in der 2. Jahreshälfte 2022 los. Und klar, natürlich, mir war auch klar, bald wird es schon mal neue Folgen geben, nur als es dann halt soweit war, hatte ich mich einfach tierisch gefreut, genauso wie 2018. Und ja, jetzt ist es dann bald soweit. In ein paar Wochen läuft die 1. Folge von Staffel 6 über die Bildschirme. Und ich weiß ganz genau, das wird bei mir derselbe Hype werden wie 2018 bei Episode 334. Und das ist einfach was ganz Besonderes. Obwohl ich jetzt nicht Fan seit RTL 2 Zeiten bin und 12 Jahre warten musste, bis es dann überhaupt mal mit Staffel 5 weiterging. Ja, nochmal auf die Rätsel zurückzukommen, die ProSiebenMax so veröffentlicht hat, finde ich tatsächlich auch sehr, sehr schön, dass man das in diesem Stil macht, so ein bisschen Conan-like. Als News-Seite für Conan News ist natürlich einerseits natürlich schön, dass man so viel berichten kann, andererseits auch ärgerlich, dass man sich erst durch diverse Rätsel plagen muss, bis man genauere Informationen veröffentlichen kann, als News bringen kann, sondern nicht so, ich sag mal, ad hoc berichten kann. Aber finde ich sehr schön, dass man das so in diesem Stil gemacht hat. Ich hatte da, ich glaube, eine Userin auf Instagram hatte mir geschrieben, dass sie der Meinung war, dass die One Piece-Fans die Informationen, wann die neuen Folgen denn starten, deutlich einfacher bekommen. Und ja, so ist es tatsächlich auch. Aber ich finde das sehr, sehr schön und passend zum, ja, zu Detective Conan einfach. Und was ich auch noch ergänzen wollte, ist zur Staffel 5, die ja, wie gesagt, lief 2018, 19. Ja, damals waren die Quoten, die Fernseheinschaltquoten, ja tatsächlich auch nicht die überragendsten, muss man dazu sagen. Die waren ja eher durchschnittlich, möchte ich fast sagen. Allerdings hatte man damals ja auch verlautbaren lassen, dass die Einschaltquoten oder die Abrufzahlen in der Mediathek überdurchschnittlich gut sein. Man hatte das ja sogar im Jahresrückblick von ProSiebenMax noch extra erwähnt und extra Detective Conan herausgehoben als Serie, wo sehr viel auf die Mediathek zugegriffen wird. Also, ja, vielleicht war das auch noch ein ausschlaggebendes Argument, dass man dann sagt, ja, die Quoten waren mittelmäßig, schieben wir es doch mal nach hinten mit weiteren neuen Folgen, was ich jetzt nicht unbedingt vermute, was aber von Fanseiten, was ich tatsächlich damals relativ häufig gelesen hatte 2019, als dann direkt gefragt wurde, wann geht's denn weiter und dann ja doch so eine lange Wartezeit auch entstanden ist. Also lang, 3-4 Jahre, ja. Ich glaube einfach, der Hauptfaktor ist wirklich Corona. Also ich vermute mal, das ist jetzt alles nur Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, ohne Corona hätten wir die Staffel vielleicht auch ein Jahr früher schon bekommen. Das halte ich nicht für unrealistisch. Werden sie nicht so schnell bekommen, wie One Piece neue Folgen immer wieder bekommt, weil es ist One Piece mit das größte Franchise und auch größer als Conan in Deutschland. Das bricht man sich ja keinen Zacken aus der Krone, wenn man einfach anerkennt, dass Conan zwar schon relativ groß ist, aber auch jetzt nicht der größte Fisch in der See von ProSieben Max. Und von daher, ja, aber ich würde schon sagen, die Pandemie hat vermutlich ein Jahr oder so draufgehauen, wäre jetzt meine Laienspekulation. Also meine Spekulation dahingehend ist ja auch anschließend auch an den nächsten Punkt mit dem DVD-Release, dass da ProSieben Max auch in gewisser Weise auf Kase bzw. nun Crunchyroll gewartet hat, dass sie mit dem Release der DVDs nachgezogen sind, sodass man das relativ parallel und unmittelbar quasi veröffentlichen kann oder einhergehen lassen kann. Weil damals, als die neuen Folgen liefen, also die fünfte, neue Folgen ist immer so ein Buzzword, die fünfte Staffel damals bei ProSieben Max, da war Kase ja noch relativ weit hinten mit den DVD-Releases, wenn nicht sogar gerade in den Anfangszügen. Und ja, jetzt hat Kase natürlich, oder beziehungsweise Crunchyroll muss man inzwischen sagen, aufgeschlossen. Alle 433 Folgen liegen auf DVD vor, nicht auf Blu-ray, die werden jetzt momentan nachveröffentlicht, aber auf DVD liegen sie vor, sodass man jetzt die sechste Staffel natürlich einerseits im Fernsehen zeigen kann, andererseits natürlich auch auf DVD direkt droppen kann. Und die erste Box der sechsten Staffel ist ja tatsächlich auch, wenn ich mich nicht alles täuscht, für Oktober 2022 angekündigt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich einige Folgen, bevor sie im TV ausgestrahlt wurden, auf DVD präsentiert bekommen, wenn man sich denn die DVD kauft. Was natürlich auch ein Argument ist, sich die DVD zu kaufen. Und ich glaube, da spielen so ein bisschen Crunchyroll und ProSieben Max zusammen, haben so eine gewisse Art der Kooperation. Ist auch nur Vermutung meinerseits. Aber ich glaube, dass da tatsächlich auch ein Funken der Wahrheit liegen könnte. Genau. Als die neuen Folgen zu Ende waren, also die neuen, alten neuen Folgen, die Staffel 5, im März 2019, da war Kase bei DVD Box 7 mit den Episoden 183 bis 206. Und dann jetzt seit dem 1. April 2021 war die fünfte Staffel komplett auf DVD veröffentlicht, also alle bis dahin vertonten Folgen. Im Anime hatte ja damals Exklusivmeldungen gehabt über die Staffel 6 und danach auch eine News zu den Con-Folgen auf DVD, die einen Tag später kamen, die News, am 2. November 2021. Und darin haben sie vorab auch schon eine Äußerung von einem ProSieben Max-Mitarbeiter veröffentlicht, wo der Sender eine kurze Erklärung abgab, wieso sich die Synchronisationsdauer von Detective Conan mit der von One Piece unterscheide. So sei die Vertonung neuer Detective Conan-Folgen, Zitat, an eine DVD-Veröffentlichung gekoppelt und bei der, Zitat, Unmenge an Folgen dauere dies länger. Und wir haben ja jetzt die Situation, wie Philipp gerade richtig erwähnt hat, am 20. Oktober ist der aktuell voraussichtliche Termin, den Kase auf Instagram und später auch auf ihrer Webseite genannt hat. Je nachdem, wann jetzt das genaue Startdatum ist, kann es sogar sein, dass diese ersten 25 Folgen veröffentlicht werden, noch vor der ersten Ausstrahlung, vor der Ausstrahlung von Episode 434 im Fernsehen. Die zweite DVD-Box, es sind ja 50 Folgen mit je 25 Folgen, die zweite Box ist voraussichtlich Termin Januar 2023. Da kann es dann sein, dass dann schon alle Folgen gelaufen sind. Also wenn es alles passend liegt, dann können wir eine Situation haben, wo die erste Box kommt, wenn noch keine Folge veröffentlicht wurde, und die zweite Box, nachdem schon alle veröffentlicht wurden, also ausgestrahlt wurden im Fernsehen. Ja gut, das sind natürlich ganz klar Synergieeffekte, die damit auch einhergehen. Wenn ich beides relativ zeitnah zueinander veröffentliche. Und ich denke auch mal, es macht einfach Sinn, weil wir mussten dann ja, jetzt bin ich gerade am Überlegen, ich weiß gar nicht genau, wann die erste DVD-Box rauskam mit den ersten Folgen von Staffel 5. Ich meine, das war aber eine gewisse Zeit, nachdem das Ganze auch schon im Fernsehen lief. Und es gibt sicherlich auch einige, die sagen, ich nehme die Episoden erstmal im Fernsehen auf. Oder wenn sie in der Mediathek sind, je nachdem, Hauptsache ich habe sie schon mal und die entscheiden sich dann auch vielleicht dafür, naja gut, jetzt habe ich die Folgen sowieso schon. Ich brauche die nicht nochmal unbedingt auf einer Box, die, was weiß ich, 60 bis 70 € kostet. Dann lasse ich das mal lieber sein. Und ich denke, gerade wenn jetzt sogar KZ, aka Crunchyroll, die erste Box mit den Folgen von Staffel 6 noch ja, eine Woche vorm Release im Fernsehen rausbringen würde oder vorm Start bei ProSieben Max, dass es dann doch den einen oder anderen Fan gibt, der sagt, okay, ich hole mir doch jetzt erstmal die Box und dann kann ich ja bei ProSieben Max auch nochmal einschalten und da dann weiterschauen. Also die erste Box, die Box 13, die mit den ersten Folgen der fünften Staffel, die lief oder erschien im Juli 2020, also über ein Ah, Jahr okay. nachdem die TV-Ausstrahlung der Staffel beendet war. Also ja, das ist doch fast 2 Jahre nachdem die Folgen im Fernsehen liefen, oder anderthalb, ein Dreiviertel. Also doch schon ein erheblicher Zeitraum. Aber da konnte ja auch Kase eigentlich nichts dafür, weil sie waren halt noch mitten in der Veröffentlichung, Ja klar, als klar. die Staffel lief und dann muss das halt abgewartet werden. Aber ich glaube, da haben einige Leute gesagt, oh, das wird aber nicht gut sein für Conan für im Fernsehen, wenn er die DVD schon vorher veröffentlicht würde. Ich würde aber persönlich sagen, die Käuferschaft von solchen DVD-Boxen ist relativ gering normalerweise. Und das dürfte sich mit den Fernsehzuschauern im Free TV, das ist ein klitzekleiner Bruchteil. Also das wird so ein kleiner Teil sein, dass das, selbst wenn alle, die sich die DVD-Box vorher kaufen würden, im Fernsehen nicht einschalten, wird es wahrscheinlich in diesen TV-Quoten keinen messbaren Unterschied machen. Ja, und wenn ich mir tatsächlich unsere Community beispielsweise angucke, da würden mir tatsächlich einige Namen noch direkt einfallen, von denen ich genau weiß, die würden sich die DVD-Box definitiv kaufen, am Stichtag auch, um tatsächlich das Bildmaterial von den Folgen, die noch nicht im Fernsehen liefen, tatsächlich vorab zu haben, weil man hat dann ja einfach exklusiv einen Vorteil gegenüber denen, die im Fernsehen bei ProSiebenSat.1 schauen. Es sei denn, ProSiebenSat.1 zeigt tatsächlich, ja, ich sag mal jetzt ab Anfang Oktober tatsächlich mit 3 Folgen am Tag Detektiv Conan die sechste Staffel, wovon ich nicht ausgehe. Wie gesagt, zum Aufnahmedatum ist es leider noch nicht bekannt. Ja, und vielleicht kann man es tatsächlich auch schaffen. Also ich gehe davon aus, dass es eine Folge sein wird pro Werktag. Ja, wird man dann sehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man vielleicht nach den Folgen auf ProSiebenSat.1 einen kleinen Werbespot macht oder so zu Kase. Oder ich weiß nicht, ob das ein bisschen hochgegriffen ist, um dann auch auf die DVD-Veröffentlichung hinzuweisen. Vielleicht kriegt man da ja auch einige Käufer, die dann direkt mit einsteigen in die DVD-Sammlung sozusagen. Ja, aber solche Synergieeffekte, wie glaube ich Jens vorhin schon so schön sagte, die hat man auf jeden Fall und ja, die lohnen sich ja auf jeden Fall. Für beide Seiten wohlgemerkt. Man teilt sich natürlich auch die Kosten, die für eine beispielsweise Neusynchronisation entstehen. Also wenn man da mehrere Partner mit an Bord hat, ist es ja nur umso besser. Fraglich für mich ist tatsächlich noch, wie es denn aussieht mit dem Streaming-Angebot, das ja auf jeden Fall bei Crunchyroll starten wird oder stattfinden wird, wenn überhaupt. Weil es Anime On Demand, wie gesagt, nicht mehr gibt und Detective Conan eben, wie gesagt, nur bei Crunchyroll zu sehen ist. Da liegen uns zumindest jetzt noch keine Informationen vor, ob denn die Folgen auch tatsächlich bei Crunchyroll oder den Weg zum Crunchyroll-Streaming-Angebot finden werden. Ich vermute aber mal sehr stark und ich hoffe natürlich auch sehr stark, dass die Folgen auch dort verfügbar sein werden. Vielleicht etwas nach dem DVD-Release, aber dass man da zumindest auch die Folgen online zur Verfügung stellt. Man kann natürlich da ein bisschen ProSiebenSat.1 ja, durchkreuzen. Das ist natürlich dann eine andere Komponente, die man da beachten muss. Also, ja, weil ProSiebenSat.1 natürlich auch ein eigenes Streaming, also eine eigene Mediathek hat, wo die Folgen nach der Ausstrahlung in der Regel 2 Wochen noch abrufbar sind. Ja, ist dann für mich so die Frage, wie sie das dann oder bei Crunchyroll handhaben. Genau. Es war ja bei Anime On Demand damals noch so, dass die Folgen bei Anime On Demand nicht die KZ-DVD-Veröffentlichung überholen dürfen. Bei Crunchyroll, wir haben ja jetzt ein bisschen eine veränderte Situation, weil Crunchyroll eben KZ übernommen hat und so und Anime On Demand ist eingestellt. letztes Jahr war es ja so, dass Crunchyroll da die Folgen, den Backlog zu sich raufgeschaufelt hat, weil sie dann eben später Anime On Demand schließen wollten. Und da war es eben im Februar die ersten 111 Folgen und dann 14 Tage später die zweite Staffel, dann 14 Tage später die dritte und nach weiteren 14 Tagen dann die vierte Staffel. Und dann gab es eine Unterbrechung, dann kam es nicht mehr so regelmäßig und dann am 18. August kam die fünfte Staffel zu Crunchyroll. Zuvor, wie gesagt, DVD-Box 16, die letzte DVD-Box zu Staffel 5, die war am 1. April 2021 veröffentlicht worden. Wenn wir jetzt, also angenommen, wir können das noch als Referenz verwerten und nicht, dass sich die Situation jetzt inzwischen so sehr verändert hat, würde ich schon davon ausgehen, dass es noch einen gewissen Abstand geben wird zwischen der 18. DVD-Box, die die Staffel 6 abschließen wird, voraussichtlich Januar 2023, wie gesagt, und dann ein paar Wochen oder Monate noch Abstand gibt, bevor die Staffel dann zu Crunchyroll kommt. Wäre meine Vermutung. Gut, dann würde ich den Block der DVD, des DVD-Releases mal hinter uns lassen und noch einen kurzen Blick werfen auf die Synchronisation der sechsten Staffel. Da ist ja momentan, zumindest zum Aufnahmezeitpunkt, ich muss es mal wieder erwähnen, noch nichts bekannt. Das kann sich natürlich immer minütlich, stündlich, täglich ändern. Aber minütlich vielleicht nicht. Genau, also es sind tatsächlich nur Vermutungen, die wir hier tatsächlich anstellen. Und ja, zu vermuten ist natürlich, dass das gleiche Team, das auch schon bei der Staffel 5 an Bord war, ja, auch in Staffel 6 an Bord sein wird und die sechste Staffel übernehmen wird. Auch bei den Sprechern vermute ich sehr stark, dass es da, dass da konsistent gearbeitet wird. Also ja, alle uns bekannten Sprecher erhalten bleiben. Das ist natürlich auch der Wunsch immer der Fans und natürlich auch der verantwortlichen Person, selbstverständlich, dass da Konsistenz geschaffen wird und man ja, den alten Sprechern treu bleibt, sofern es denn möglich ist. Es gibt natürlich immer mal die Möglichkeit oder die Situation, dass ein Sprecher verhindert ist, aus den diversesten Gründen. Das muss dann natürlich auch dementsprechend akzeptiert werden. Genau, zum Beispiel hatten wir es ja in der Staffel 5 auch so, dass es bei Ayumi eine Umbesetzung gab, wo dann hier tatsächlich noch die Frage ist, ob die Umbesetzung oder die Stimme von Ayumi, die wir in der fünften Staffel gehört hatte, denn bleiben wird oder ob wir tatsächlich wieder zurückswitchen auf die Stimme von Ayumi, die wir in Staffel 1 bis 4 zu hören hatten, beziehungsweise 2 bis 4 war es. Ne, beziehungsweise es war Julia Meinen, war die Sprecherin in Staffel 1 und in der Filmreihe und Susanne Kaps war dann die von Staffel 2 bis 4. Und Tanja Schmitz hatte wegen Julia Meinen war schwanger zu den Aufnahmen von Staffel 5 und dann hat Tanja Schmitz übernommen für Staffel 5 und die Short Stories. Aber in der Filmreihe ist es konstant weiterhin Julia Meinen geblieben. Und ich würde mal ganz stark vermuten, dass Julia Meinen auch jetzt für Staffel 6 zurückkommt. Kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Na gut, genau, dass du es nochmal konkretisiert hast. Genau, das denke ich tatsächlich auch. Genau, wissen wir es tatsächlich nicht. Und ja, was aber auch sehr zu hoffen ist, wie gesagt, dass der ja, Stammcast bestehend aus Conan, Shinichi, Ran, Kogoro und Kokage tatsächlich auch erhalten bleiben, in dem Sinne, wie wir es auch schon in Staffel 5 und Filmreihe davor gehört hatten. Also alles das, was quasi aktuell so synchronisiert wurde, Film 24, genau. Ja, wir hatten ja dieses Jahr einen ziemlich fetten Block. Wir hatten Film 25 bisher schon, wir hatten Zero's Tea Time auf Netflix und wir hatten das Scharlachrote Alibi dieses Jahr synchronisiert. Und da war auch immer, soweit wir es wissen, immer relativ dasselbe eingespielte Con-Team hinter den Kulissen dabei. Und auch bei den Sprechern gab es keine größeren Umbesetzungen. Eine Umbesetzung gab es tatsächlich bei einem der Charaktere, die jetzt auch neu in Staffel 6 auftreten. Dabei handelt es sich nämlich um Chianti, die Organisationsscharfschützin, die wir, die Anime-Fans schon aus der Filmreihe kennen, seit Film 13. Damals wurde sie gesprochen von Vera Tells. In Film 20 dann wurde sie gesprochen von Claudia Galdi. Und die Claudia Galdi ist leider verstorben im Oktober letzten Jahres. Deswegen wurde ihre Rolle in Das scharlachrote Alibi, was ja dieses Jahr rauskam, übernommen von Mareile Möller. Und da wissen wir jetzt auch noch nichts Konkretes, aber die Synchronarbeiten für Staffel 6 müssten auch schon seit längerem laufen, wenn die jetzt bald rauskommt. Das passiert ja nicht eine Woche vorher. Und dann auch ziemlich zeitnah zu Staffel 6 anfangen, müsste dann auch Das scharlachrote Alibi synchronisiert worden sein. Deswegen würde ich stark davon ausgehen, dass Mareile Möller auch nach dem scharlachroten Alibi Chianti weitersprechen wird. Da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es da jetzt spontan wieder eine Umbesetzung gibt. Also ist natürlich nicht unmöglich, aber ich glaube, da werden wir wahrscheinlich auch Kontinuität haben. Man muss ja allgemein sagen, wir Con-Fans sind sehr verwöhnt damit, dass wir unsere Stammsprecher behalten. Auch bei Episode One damals, da hat man sich ja angestrengt, auch von Fallcharakteren alte Sprecher zurückzubringen. Also das Team, was hier bei uns immer regelmäßig die Synchronisation macht, die sind, wenn es eine Sache gibt, worum sie wirklich sehr, sehr, sehr bemüht ist, dann ist es Sprecherkontinuität. Und da sind wir als Con-Fans wirklich sehr verwöhnt. Ja, es gibt tatsächlich immer große Kritik, auch was man immer wieder hört bei einzelnen Stimmen, Charakteren, aber also die ich auch nicht so unterstreichen möchte, die aber immer wieder laut wird und auch bei einigen Umbesetzungen, die tatsächlich aus organisatorischen Gründen dann notwendig sind. Zum Beispiel Staffel 5 gab es ja sehr große Kritik, was ich gehört hatte bei der geänderten Ayumi-Stimme, die halt eben neu besetzt werden musste, wie Lasse schon ausgeführt hatte. Lässt sich halt eben nicht vermeiden. Man kann ja nicht die Synchronisation einfach verschieben oder die Person aus der Elternzeit zurückholen, nur für die Synchronisation einzelner Folgen. Das ist ja vollkommen verrückt. Und dementsprechend, ja, es gibt Umbesetzungen, die sind notwendig, aber grundsätzlich sind wir einfach so, wie Lasse schon sagte, verwöhnt und haben eine richtig, richtig gute Synchronisation, auch mit Sprechern, die sich wirklich hören und sehen lassen. Wirklich. Und ich hoffe tatsächlich auch deswegen, dass natürlich einerseits Kontinuität, aber auch wegen der Qualität der Besetzung der Synchronisation, dass unser gewohntes Conan-Team einfach erhalten bleibt. Weil das ist natürlich verbindet man damit auch, ich sag mal, die guten alten RTL-2-Zeiten damals, wo alles noch lustig, locker flockig war, wo man nach der Schule nach Hause gekommen ist, sich vor den Fernseher gesetzt hat und diese Stimme ins Herz geschlossen hat. Die möchte man natürlich auch heute hören und dementsprechend ist es einfach super, dass diese Stimmen auch 15 Jahre, 20 Jahre danach noch immer an Bord sind und genau die gleichen Charaktere sprechen und dieses Feeling von damals einfach immer noch da ist, wenn natürlich auch ein bisschen anders, dadurch, dass die Umstände anders sind und dass diese Personen auch gealtert sind, etc. pp. Aber dieses Feeling von damals ist einfach immer noch trotz allem da. Bei wem wir auf jeden Fall eine Erstbesetzung bekommen werden, ist ja Eske Hondo, sofern Debütfolge mit ihm auch ausgestrahlt wird. Momentan sieht es so aus, als könnte das sehr gut sein. Habt ihr da denn irgendwelche konkreten Vorstellungen, wer das eventuell sein könnte, wer die Stimme von Eske Hondo werden könnte im Deutschen? Eine ganz grundsätzliche Sache wäre bei Eske ja anzumerken, Eske ist ein Oberschüler, Junge, im selben Alter wie Shinichiran, Sonoko und so weiter. Tatsächlich wird Eske aber im Japanischen von einer Frau synchronisiert. Das ist im Japanischen bei Con ja zum Beispiel auch so, aber Con ist ja eben auch ein 6-jähriges Kind, das heißt, da die bisschen höhere Stimme ist dann auch natürlich, aber in Japan ist es tatsächlich auch nicht unüblich, dass auch 16-jährige Teenager noch von Frauen synchronisiert werden. Ich kann mir da aber in Deutschland eher weniger vorstellen, dass für einen 16-jährigen Jungen da eine Frau synchronisiert. Also dieses ganz grundsätzliche Frage, die man erstmal klären müsste, ich würde vermuten, Eske wird im Deutschen eher von einem Mann synchronisiert. Würde ich jetzt auch schätzen. Das sind schon mal gute Vermutungen. Ich meine, wenn ich jetzt hier mit Name-Dropping beginne und mir Synchronsprecher dafür wünsche, ich meine, so tief bin ich im Synchronbusiness tatsächlich nicht drin, dass ich da konkrete Vorstellungen hätte, wen man auf Eske besetzen kann, zumal das ja grundsätzlich auch nicht mein, zumal ich das auch nicht möchte. Und wenn ich das täte, läge ich wahrscheinlich so oder so falsch. Also, ja, ich überlasse das gerne den Profis, um das so zu sagen, und freue mich tatsächlich auf eine frische Stimme. Eske ist ja tatsächlich in den neuen Folgen mit dabei, genauso wie auch tatsächlich die, wir hatten schon gesagt, Charaktere, die das erste Mal auftreten in der Anime-Serie, sind, wie Lasse auch schon sagte, Chianti, natürlich damit einhergehend auch Korn, und in dem Debütfall tritt auch Kia das erste Mal auf. sowohl Korn als auch Kia, Chianti natürlich auch, hatten schon eine Stimme in der Filmreihe bekommen. Also von daher kann man da auch auf diese Kontinuität setzen oder hoffen. Genau, das sind auch schon, soweit ich mich nicht täusche, alle Charaktere, die in dieser sechsten Staffel jetzt tatsächlich neu auftreten werden, um das schon mal vorwegzugreifen, um das hier bei der Synchronisation abgedeckt zu haben. Ja, genau, bleibt halt abzuwarten, ja, welche Sprecherauswahl denn getroffen wird. Ja, ob die Staffel 6 halt in Verbindung mit den Filmsprechern stehen wird oder ob das nochmal komplett, ja, neu angesetzt wird, man weiß es nicht. Wäre natürlich für die bekannten Stimmen schon zu hoffen. Und ja, was Eske angeht, stelle ich mir auch schwierig vor, weil Eske ist ja so ein bisschen, ja, sagen wir mal, auch ein interessanter Charakter. Er ist ja so ein Tollpatsch, wie man ihn halt kennt. Und auf der anderen Seite ist er so ein mysteriöser Charakter. Und ich denke mal auch, er wird von einem Mann gesprochen. Das, denke ich mal, sollte auf jeden Fall machbar sein. Aber ich wüsste jetzt auf Anhieb auch nicht jemanden, der stimmlich halt auf der einen Seite diesen Tollpatsch eher lockeren Charakter sprechen könnte, auf der anderen Seite wieder diesen mysteriösen, ernsthaften Charakter, der er ja dann auch in einzelnen Szenen sein wird. Also bin ich auch sehr gespannt, wen denn die entsprechenden, ja, Aufnahmeleiter oder wer auch immer dafür zuständig ist, die auszuwählen, wen sie denn da im Hinterkopf haben, wen sie halt da entsprechend besetzen werden. Aber ich denke, wir werden darüber berichten und wir können auf jeden Fall gespannt drauf sein. Sehr schön. Dann würde ich sagen, gehen wir über zu dem Blog, der wahrscheinlich die meisten unserer Hörer auch tatsächlich interessieren wird und auf dessen Diskussion ich tatsächlich auch sehr gespannt bin. Auf die inhaltliche Diskussion zu den Folgen aus Staffel 6. Da zunächst mal ein paar allgemeine Informationen. Ich habe mir notiert, dass es ja 50 Folgen sind. Oh Wunder, das hatten wir ja schon erwähnt. Erstmal, wie gesagt, ist dann die Frage, ob noch ein weiterer Block kommen wird. Das war so die genauen Worte von ProSiebenMax. Unter diesen 50 Folgen sind tatsächlich 20 Filler. Also wir bekommen 20 Filler-Episoden, die nicht auf dem Manga basieren und 30 Episoden, die auf dem Manga basieren. Und darunter ist tatsächlich auch ein großes Special, das in Japan gezeigt wurde, Episode 425, das wir auch schon angeschnitten hatten mit dem Debüt von Kia und natürlich auch damit einhergehend Korn und Chianti. Und inhaltlich bewegen wir uns auf den Manga-Bänden 47 bis 51, also das ist so der grobe Richtrahmen mit einem Ausreißer ganz nach unten zu Band 40, den Fall mit Agasas großer Liebe, erster Liebe, wie kann man sagen, der wird euch sicherlich in Erinnerung geblieben sein, ein sehr, sehr schöner Fall, da kommen wir dann später noch zu, aber das ist so der grobe Steckrahmen, um den wir uns heute hier drehen in der sechsten Staffel. Ja, da hast du auch gleich quasi die beiden, ja, herausragenden Fälle genannt, die auch mir beim Durchsehen der Episodenliste im Conan-Wiki. Hier schon mal ein Hinweis darauf, dass ihr da gerne reinschauen könnt. Die Episodenliste ist immer eine gute Quelle, wenn man da Informationen braucht. Wo ich dann da so durchgeswitcht habe oder gescrollt habe oder wie auch immer, kamen mir tatsächlich auch diese beiden Fälle halt so in den Sinn mit, dass die interessant werden. Einmal Agasas erste Liebe und dann natürlich der große Hype, sag ich mal, mit der schwarzen Organisation und Kia, und das wird ja, denke ich mal, das Staffel-Highlight werden. Und ja, da habe ich auf jeden Fall gesagt, ja, diese Episoden sind sehr interessant und da bin ich sehr gespannt drauf und freue mich auch wirklich, die dann zu sehen. Ja, einerseits haben wir wirklich sehr gute Manga-Umsetzungen hier dabei und wo ich mich auch sehr drauf freue, muss ich ganz ehrlich sagen, ist schon der Fall am Butsumetsu. Butsumetsu so rum. Ein Fall, der vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit auch geraten ist, bei dem es auch ein bisschen um Spuk und mysteriöse Ereignisse geht und dass da eine Familie heimgesucht wird von ziemlich unschönen Ereignissen. Ich erinnere mich allerdings noch sehr gut an den Fall, sei es jetzt im Manga oder im Anime, und der hatte mir damals schon sehr gut gefallen. Ich lese ihn immer wieder sehr gerne Und das Ganze jetzt dann auch mal in deutscher Synchronisation erleben zu können, wird für mich auch so ein persönliches Highlight. Ansonsten sind allerdings auch, finde ich, einige Filler dabei, die relativ gut sind. Insbesondere jetzt die Filler-Doppelfolgen eher. Bei den Einteilern sind halt auch viele dabei, die sind eher durchschnittlich. Doch ich denke, wir haben zwar jetzt 50 Folgen mit Staffel 6, die angekündigt wurden, erstmal die Hälfte vom Load von Staffel 5. Doch wir können, denke ich, was den Inhalt angeht, wirklich sehr zufrieden sein, weil das wirklich gute Folgen sind. Und auch was die Animationsqualität angeht, sind das ja jetzt Folgen aus der 400er-Reihe. Und da war die Animationsqualität ja noch um einiges höher, auch als es bei den ganz aktuellen Folgen der Fall ist. Insofern denke ich, ist es nicht nur was, was inhaltlich gut ist, sondern auch fürs Auge, was da durchaus gelungen ist. Wobei ich sagen muss, in den 400ern, das hat man schon am Ende von Staffel 5 gesehen, was mich an dieser, also die Animationsqualität ist okay, aber was mich vor allem stört, in dieser Phase des Anime finde ich alle Farben irgendwie ziemlich ausgewaschen, wenn man sich so Screenshots auch davon ansieht und das ist dann ja auch mit Wegmaterial. Irgendwie finde ich alle Farben so gedämpft und ausgewaschen, also von der Farbpalette so mit den, oh, dass einem so Farben richtig ins Auge springen. Dafür war es leider nicht die beste Zeit, meiner Meinung nach. Ja, ich muss sagen, dass mir die viele Fälle aus der sechsten Staffel tatsächlich beim bloßen Anschauen ja tatsächlich wenig gesagt haben, weil also mir persönlich gefallen die Fälle in den 40ern. Ich habe die immer als eher schwächer in Erinnerung. Also schwächer in Erinnerung in meiner persönlichen Erinnerung und auch als dass sie halt inhaltlich schwächer waren im Vergleich zu den Fällen, die wir in den 30er-Bänden hatten oder in den 50er-Bänden beispielsweise. Ja, beim genaueren Durchsehen habe ich mich tatsächlich dann doch an viele der Fälle erinnert und freue mich tatsächlich auch auf viele. Die Highlights wurden jetzt hier schon vorweggenommen. Bin aber auch tatsächlich gespannt darauf, wie die Folgen dann im Deutschen rüberkommen. Und viele der Filler kenne ich tatsächlich auch noch gar nicht. Also da bin ich auf ganz neuem Terrain sozusagen. Und freue mich tatsächlich auch da, diese Episoden dann kennenzulernen, als jemand, der eher den Manga liest, als den Anime zu schauen. Gerade jetzt, wo Jens auch nochmal erwähnt hatte, dass da viele oder einige gute Filler mit dabei sind, bin ich tatsächlich sehr gespannt. Und das Highlight tatsächlich dürfte auf jeden Fall die schon angeschnittene Special-Episode sein, die im Japanischen die Zählung 425 trägt. Im Deutschen oder international trägt es dann die Nummer 459 bis 463, also ein satter Fünfteiler mal wieder. Wirklich Wahnsinn. Bin ich auch tatsächlich sehr gespannt, wie der dann inhaltlich so aufgeteilt sein wird, weil man, wenn man die Folge im Japanischen gesehen hat, hat man ja tatsächlich eine sehr lange Episode. Und hier muss man es natürlich auch schaffen, dann mit Rückblenden und so weiter und so fort, was man im Japanischen, glaube ich, nicht so sieht. Beziehungsweise, ich glaube, die wurde sogar schon mal remastered, oder? Wenn mich da nicht alles täuscht. Genau. Okay, ja, dann hat man da vielleicht schon im Japanischen doch auch ein bisschen ein Gefühl für. Bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie man denn dieses lange Special da so unterteilen wird. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das bei dem anderen Special, das wir ja in Staffel 5 hatten mit Jody und Wermut am Hafen, ihr erinnert euch, wie das da gelöst wurde. Aber wenn ich mich nicht daran erinnere, heißt es, dass es, glaube ich, zumindest nicht schlecht gelöst wurde. Ja. Man muss auch dazu sagen, das Special ist zwar auch lang im Japanischen, man hat aber die Länge auch mit einigen Szenen gestreckt, die nicht im Manga waren. Und da kann man natürlich potenziell ganz gut die Schere ansetzen. Also es gibt ja, ich will jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen, aber es gibt ja am Anfang so eine Sequenz, wo Chianti und Korn ihre Scharfschützenfähigkeiten trainieren mit einem Hologramm in so einer Einrichtung. Und das war alles, das geht bestimmt ein paar Minuten, und das war zum Beispiel alles nicht im Manga. Und die kann man ja restlos rauskürzen, zum Beispiel in so einem Fall, weil wenn es nicht im Manga war, das heißt, es ist nicht vital für die Episode und kann einfach weggelassen werden. Und ich hoffe mal, dass die Kürzungen dann, um es auf so einen Fünfteiler zu bringen, dann vor allem Inhalte treffen, die original im Anime waren und deswegen überflüssig sind. Ja, ich bin auch ehrlich gesagt ganz glücklich, dass es die einzige Special-Episode diesmal ist. Es macht es natürlich auch zum Beispiel im Wiki leichter, die ganzen Folgen umzustellen. Ach, das war ein Graus von der japanischen Zählung auf die internationale Zählung. Aber ihr könnt gerne im Wiki schauen, dort ist die Staffel 6 inzwischen sehr gut aufbereitet. Nur die eine Special-Episode ist, wie gesagt, noch nicht unterteilt in die einzelnen Episoden. Das wird aber auch bei Gelegenheit noch passieren. Und ja, man muss natürlich auch mal ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es eben schon in Japan, wie Lasse, glaube ich, auch schon sagte, sehr lange her ist, dass diese Folgen ausgestrahlt wurden. Wie gesagt, das war, wenn mich nicht alles täuscht, 2005, 2006, also wirklich, Ewigkeiten. Da hängt man doch schon eine ganze Zeit hinterher. Aber auch abseits dieses Organisationsfalls haben wir natürlich viele, viele tolle Fälle. Zum Beispiel den auch schon angeschnittenen mit Agasa und Fusae, der ja einfach herzzerreißend ist. Und ich weiß gar nicht, warum der so lange aufgehoben wurde. Der ist ja in Band 40, der hätte eigentlich schon viel, viel früher in Anime umgesetzt werden können, wurde dann ja sehr nach hinten zurückbehalten. Ja, aber auch ansonsten bekommen wir natürlich zum Beispiel die Auflösung des Cliffhangers, den wir aus Staffel 5 mitbekommen haben, mit Rans Verdacht. Ein schöner Heiji-Fall ist auch mit dabei, wenn auch kein allzu großer, möchte ich sagen. Also, ja, ein grundsolider Heiji-Fall. Immerhin ein Dreiteiler. Ja, aber kein... Hat er so ein klassisches Mysterium, wie die Heiji-Fälle haben? Was ist für dich ein klassisches Mysterium, was die Heiji-Fälle haben? Irgendwelche übernatürlichen Wesen. Ist es nicht so? Kam ja eigentlich erst später. Also in den bisherigen Heiji-Fällen, die wir jetzt in den ersten 5 Staffeln hatten, war der jetzt nicht so oft eigentlich... Wann war da mal was übernatürlich? Die Spinnen, wie hieß es, Spinnenkönigin? War das ja, nicht? Aber das ist ja jetzt okay. Nicht sowas wie ein Vampir oder ein Dämonenhund, was wir dann später haben. Ja, das stimmt. Okay, vielleicht bin ich da ein bisschen verwöhnt oder zu sehr auf die aktuellen Folgen getrimmt. Okay, trotzdem, ja gut, ein Heiji-Fall ist mit dabei. Love Story im Polizeihauptquartier haben wir auch einige mit dabei, um das mal zu erwähnen. Ja, und ganz zum Abschluss der Staffel dann als 50. Folge, wenn das dann alles so hinhauen sollte, wovon ich sehr hoffe, ist die Folge mit Goro, dem Kater, der Kogoro auf die Schliche hilft oder auf die Sprünge hilft, sagt man. Auch ein sehr schöner Abschluss dann für die Staffel mit den 50 Folgen. Um mal so das Grobe zu umreißen. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keine Highlights unterschlagen, ansonsten ergänzt die gerne, falls ihr da noch Folgen habt, die euch am Herzen liegen. Eine Sache, die ich noch erwähnenswert finde, also was man auch erwähnen muss, was wir zum Beispiel nicht haben, ist, wir haben dieses Mal keinen Kaito-Kid-Fall dabei, den wir in Staffel 5 hatten. Was aber noch relativ interessant ist, wir haben hier einen einteiligen Filler, der der erste und einzige bisher, Stand jetzt, Filler-Auftritt von Yusaku und Yukiko Kudo ist. Der ist hier in der Staffel dabei. Der Filler ist leider schlecht, aber es ist trotzdem bemerkenswert, dass das der einzige Filler ist, in dem die beiden Eltern von Shinichi auftreten. Ja, und Eri zählen wir im Wiki auch als Elternteil. Die kriegt das ein besonderes Symbol. Die tritt, glaube ich, jetzt auch nur... Ja, sie tritt zweimal als Cameos so auf. Also es gibt keinen richtigen Fall wie zwei ähnliche Prinzessinnen oder so, die es in der 5. Staffel gab. Genau, halt der Fall zum Beispiel mit Goro, da ist sie ja auch, denke ich zumindest, kurz zu sehen. Das ist ja ihr Kater, also dementsprechend, ja, ist sie so nebensächlich, aber kein, wie du sagtest, klassischen Fall. Und als ich die Episoden durchgegangen bin, also zumindest die Kanon-Episoden bei den Fillern, bin ich, wie gesagt, noch nicht so groß bewandert. Da hatte ich mich tatsächlich gewundert, wie groß da tatsächlich die Vielfalt an Charakteren ist, die auftritt. Also wir haben wirklich eine richtig fette Bandbreite. Natürlich die neuen Charaktere, die auftreten, haben wir schon gesagt. Aber ich habe mir hier auch notiert, Heiji und Kazuha natürlich. Dann haben wir die beiden Yokomizo-Brüder, die mit am Start sind. Sango und Jugo Yokomizo. Wir haben natürlich Jin Wodka Wermut, also ein Organisationsfall, was schon mal sehr cool ist. Das FBI ist auch mit dabei. Jody, James Black, Shuichi Akai. Wir haben auch einen Fall mit Yumi. Wir sehen Araide wieder. Wir sehen Yamamura wieder. Natürlich auch mit Esuke in Verbindung, den ich jetzt ganz unterschlagen habe bei den neuen Charakteren. Eri ist kurz zu sehen. Ich glaube, Kobayashi ist auch kurz zu sehen. Sumiko Kobayashi. Azusa ist mit dabei. Kobayashi hat sogar einen ganzen Fall, dieser Interviewfall mit den Detective Boys. Da ist sie sehr zentral mit dabei. Und kommt Conan vielleicht auf die Schliche? Vielleicht. Ja, aber allein das zeigt schon, wie groß diese Bandbreite ist, wenn wir einen Fall mit Kobayashi im Spotlight haben. Und okay, natürlich Takagi, Sato zum Beispiel sind ja auch mit dabei, wie schon erwähnt. Ansonsten auch die ganzen anderen, ich sag mal, von denen man ausgehen kann, dass sie dabei sind, heißt Conan, Ran, Kogoro, Detective Boys, Agasa natürlich. Wir haben auch Sonoko, ein paar zentrale Fälle, die auch ein schönes Handybild von Ran geschossen hat, was ja sicherlich auch einigen Fans bekannt sein dürfte. Megure ist natürlich auch mit dabei. Ja, also wirklich richtig fette Bandbreite. Nur wie du schon sagtest, Kaito Kid vermisst man tatsächlich schmerzlich. Shinichi, ja, okay, vermisst man auch. Wobei, da gibt es noch einen Filler, den hatte ich mir vergessen aufzuschreiben vorher, den sehe ich jetzt aber gerade. Es gibt in dieser Staffel diesen Filler, das Versprechen von vor 4 Jahren mit Aya Ueto und Shinichi, wo wir ja auch einen kleinen Flashback bekommen, wo er auftritt. Und Aya Ueto ist ja ist eine Synchronsprecherin aus dem echten Leben, die dann auch den Charakter in Detektiv Conan gesprochen hat. Und tatsächlich Aya Ueto hat dann auch, also sie hat diesen Charakter gehabt und dann tatsächlich später ist sie auch in der Detektiv Conan-Reihe als Sprecherin aufgetreten, nämlich in Film 22 hat sie die Kyoko Tachibana, diese Handy-Anwältin, hat sie dann synchronisiert und ja, diese ganzen Umstände mit diesem Shinichi-Flashback, was so ein bisschen an die erste Liebe vergisst man nicht erinnert, dass es dann so eine so ein Mädchen gibt, was auftaucht und die hat so eine Verbindung zu der Vergangenheit von Shinichi und Ran. Nur hier ist es eben ein Filler-Fall und dann eben auch dieser Umstand, dass Aya Ueto eine reale Person ist, die dann auch später tatsächlich als Sprecherin bei Conan mitgewirkt hat, machen diese Folge auch besonders, auch wenn sie meiner Erinnerung nach leider auch nicht sonderlich gut ist. Schön 2 Filler rausgestellt, wo ich dann immer sagen muss, ja, sie sind nicht besonders gut, aber wegen ihrer externen Umstände sind sie bemerkenswert und ja. Ja, und ansonsten Shinichi halt, gleich kriegen wir ja gleich zu Anfang, mit Ran hat Verdacht geschöpft. Ist immer noch schade, dass das so geteilt wurde, weil eigentlich muss man sagen, auch wenn das im Anime von den Titeln nicht ersichtlich wird, dieses mit der seltsamen Familie und Ran hat Verdacht geschöpft, war im Manga eigentlich ein Fall. Das heißt, diese Episoden sind eigentlich ein Dreiteiler, nur weil das halt in den Titeln sich nicht widerspiegelt, bemerkt man das nicht so richtig. Aber naja, zumindest ist es dann aber ein interessanter Einstieg in diese Staffel, wo auch einige Szenen ergänzt wurden, um das zu einer ganzen Folge zu machen, weil im Manga ist es nur ein Kapitel. Um das zu einer ganzen Episode zu machen, haben sich da auch ein paar Szenen ausgedacht, wo Shinichi dann auch ein bisschen mehr auftaucht in Rückblicken. Das ist dann sicherlich ein ganz interessanter Start. Da haben wir dann quasi den umgekehrten Fall zu der stumm zurückgelassene Beweis, wo ja, das zu einem Fünfteiler gemacht wurde, der kein Fünfteiler ist. Und hier haben wir einen Dreiteiler, der plötzlich in 2 Teile gerissen wurde, auch noch mit dem Staffelumbruch sozusagen, was eigentlich gar nicht Not getan hätte. Also ja, wie man es macht, man macht es falsch. Genau. Ich freue mich tatsächlich auch sehr auf den Filler, den du gerade erwähnt hattest, und auch auf den einzigen Filler, in dem Yukiko und Yusaku auftreten. Das ist natürlich auch schon ein Alleinstellungsmerkmal, wenn solche Charaktere in einem Filler auftreten. Normalerweise ist es ja in einem Filler so, dass die, zentralen Charaktere auftreten, also Conan mit den Detective Boys, manchmal ist auch Conan Ran Kogoro, manchmal ist auch Sonoko mit dabei, aber das so, ja, Charaktere, die ja auch in der normalen Serie oder im Kanon, im Manga relativ selten oder seltener auftreten, dann in einem Filler zu sehen sind, das ist doch eher selten und dementsprechend, ja, bin ich hier auch tatsächlich gespannt, wie schon gesagt, auf den Filler mit Yukiko und Yusaku. Das ist ja wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Und worauf ich mich auch sehr freue, ist auf den Fall mit dem Hund Kerr, der ja noch einen, weil der auch noch einen zweiten Teil bekommen hat, der ja irgendwann später mal ausgestrahlt wurde in den, ich weiß gar nicht, wann die Folge lief, 600er, 700er Folgen. Aber allein, dass diese Folge einen zweiten Teil, einen Nachfolger bekommen hat, zeigt ja schon, dass sie nicht schlecht sein könnte. Also ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich bin sehr gespannt. Also ich will ja jetzt nicht vorgreifen. Okay, ja, dann freue ich mich doch nicht so sehr drauf. Meine subjektive Meinung war, die Episode hätten sich die Produzenten schenken können. Und ich weiß auch nicht, wie gut die angekommen sein muss, dass es da einen zweiten Teil gab, wie du schon erwähnt hattest, Philipp. Ja, also die Folge ist, denke ich mal, was für Hundeliebhaber auf jeden Fall. Ich fand sie jetzt allerdings eher unterdurchschnittlich bis langweilig, muss ich sagen. Wobei ich auch dazu sagen muss, es ist jetzt schon locker 5 Jahre her, dass ich mir die Folge angeschaut habe. Und wer weiß, wenn ich sie jetzt mal wieder sehe, vielleicht finde ich sie dann ja doch ganz toll und den Hund Kör auch. Aber in meiner Erinnerung ist sie als eine der schwächsten von den 50, die hier zur Auswahl stehen, geblieben. Ja, dass das nicht unbedingt gut ist mit dem zweiten und dritten Teil. Also ich kenne jetzt die Folge mit dem Hund tatsächlich nicht mehr, aber ich habe da aktuell als Beispiel im Kopf die Buchhandlung, in der man die Dampfpfeife hört oder wie das war, wohl was ja 3 Teile bekommen hat, wo wir in diversen Podcasts schon drüber gesprochen haben, was halt auch sich nicht mit zunehmender Nummer gesteigert hat unbedingt. Und deswegen weiß ich auch gar nicht mehr, wie sich das bei dem Hund jetzt hier verhielt. Aber ja, ich habe allgemein die Filler nicht mehr in Erinnerung. Ist ja auch mit 2006 schon eine sehr lange Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ich damals schon den Anime gesehen hatte oder noch komplett auf dem Manga-Stand war. Von daher, ja, bin ich sehr gespannt, was es denn für Filler werden. Bilde mir da gerne ein eigenes Urteil. Und grundsätzlich ist ja meine Einstellung, Detektiv Conan-Episoden auf Deutsch sind immer gut. Wie dann der Inhalt wird, das werden wir dann sehen. Aber ich freue mich auf jeden Fall, halt Conan auf Deutsch sehen zu können und werde mich darüber freuen dann. Es ist übrigens, um das noch zu ergänzen, die nach internationaler Zählung Folge 664, in der Kör das zweite Mal auftritt, die zweite Folge, die sich um Kör dreht, um das noch ergänzt zu haben. Aber gut, dann freue ich mich doch nicht so sehr auf diese Filler-Episode. Wobei man dazu natürlich sagen muss, dass die Zeit der guten Filler in Detective Conan auch schon eine ganze Weile zurückliegt. Ich erinnere mich an das Haus der 200 Masken beispielsweise. Auch die Filler in der 5. Staffel waren, ja, okay bis schlecht. Ich würde eher sagen, okay. Dementsprechend kann man auch nicht so viel erwarten, wenn man sich jetzt die 6. Staffel anguckt. Aber wie Olli schon sagte, ich freue mich auf alle Folgen, die auf Deutsch kommen. Und ich freue mich, dass Folgen auf Deutsch kommen. Und selbst wenn es Filler sind, es ist okay. Und ich bin auch gespannt, dann diese Folgen zu sehen. Vielleicht, ja, gewinnt man ja doch die eine oder andere Folge lieb, von der man vorher gar nicht dachte, dass man sie lieb gewinnen kann. Auch bei Fillern. Genau, da haben wir eigentlich schon größtenteils alles besprochen, auf welche Folgen wir uns am meisten freuen. Welche Folgen man auslassen darf. Das ging, glaube ich, dann eher so in Richtung Filler. Es sei denn, ihr habt von den Kanon-Episoden noch welche, wo man sagen kann, die könnte man auslassen. Mir würde zum Beispiel am Ende, jetzt so ganz spontan gefragt, die Verfolgung der Fisch-SMS war es, glaube ich, einfallen, was ja auch mehr so, ja, schöne Filler sind, wo nichts Story-Relevantes passiert, so wenn ich mich erinnere. Oder das mit dem Muschelsammeln relativ zum Ende. Ja, könnte man auch eher auslassen, aber ich meine, wer freut sich nicht auf alle Folgen? Ich möchte da eigentlich ungerne Folgen nach unten fallen lassen. Bin auch tatsächlich sehr gespannt auf die Vertonung dann von der Love Story im Polizeihauptquartier. Das dürfte auch was werden. Habt ihr denn, um vielleicht das noch anzureißen, einen Geheimfavoriten? Eine Folge, wo ihr sagt, ja, da bin ich auch sehr gespannt. Die ist nicht so unter den, ich sag mal, Favoriten jetzt mit dabei. Organisation, Agatha hatte ich jetzt so gehört als Favoriten. Falls ihr noch weitere Favoriten habt, lasst es gerne wissen. Eine Folge, die so nicht so bekannt ist und jetzt im Rampenlicht steht, wo ihr euch drauf freut. Also wir haben sie ja im Podcast schon mehrfach erwähnt, aber ich hätte mir als Geheimtipp aufgeschrieben tatsächlich die letzte Folge voraussichtlich mit Goro. Einteiler werden ja gerne mal unterschätzt, auch wenn es Kanon-Episoden ist, wie zum Beispiel Philipp gerade die Fisch-SMS niedergemacht hat, obwohl sie ja für die Kraft der Vielfalt sehr wichtig ist, weil Azusa da im Mittelpunkt steht. Und dann würde ich dementsprechend, mein Geheimtipp wäre die Russian Blue. Wie gesagt, Einteiler, deswegen unterschätzt man das, aber wir haben eine Katze im Fokus und es ist auch ein seltener Fall, wo Kokoro mal ein bisschen mehr im Fokus steht, auch wenn er am Ende trotzdem wie ein Idiot dasteht, aber wenn Kokoro nicht ein Idiot wäre, dann wäre er nicht Kokoro. Deswegen hatte ich mir die Episode so als Geheimtipp aufgeschrieben. Ich glaube, wenn ich eine Kanon-Episode heruntermache, dann ziehe ich immer sofort Lasses Zorn auf mich. Das liegt so in der Natur der Sache. Hast du natürlich recht, aber ja, im Vergleich zu den anderen Folgen, die wir vielleicht haben, Okay. Ja, die Fisch-SMS ist jetzt auch nicht mein Geheimtipp. Also tatsächlich. Also es ist auch nicht das Beste, aber ja, deswegen, ich wollte nur so halt sagen, wegen so Einteiler, ne, ist ja nicht mehr so, kommt ja im Kanon auch gerade nicht mehr, eigentlich nicht mehr vor. Inzwischen hier noch so ab und zu. Wir haben so ein paar Einteilige noch diese Folge, aber das ist ja schon ziemlich in Vergessenheit geraten, weil wir ja fest in diesem System drin sind zu dieser Zeit mit 3-Kapitel-Fall gleich 2 Episoden und kürzer als 3 Kapitel wird es im Manga fast nie mehr zu dieser Zeit. Deswegen ist da schon manchmal so ein bisschen, dass man diese einteiligen Kanon-Folgen auch unterschätzt. Aber im Falle der Russian Blue würde ich das nicht tun. Ja, die Fisch-SMS ist auch ein Einteiler. Ja, ja. Vielleicht ist es ja der Geheimfavorit von Olli oder von Jens. Oder ihr habt was anderes. Ja. Ich war schon in Versuchung, ihn genau deswegen zu nennen. Allein, aber, weil ich muss leider sagen, also viele Episoden, wie gesagt, ich erinnere mich wirklich gar nicht mehr daran. Es ist auch ewig her, dass ich den Manga gelesen habe und wenn dann auch nur einmal jeweils. Deswegen sagen mir leider viele Titel auch nichts mehr, auch das mit der Fisch-SMS, also wie gesagt, null Erinnerung dran, deswegen freut es mich umso mehr, dass ich das alles wieder sehen darf, weil, ja, wie gesagt, ich hab's vor Jahren einmal im Manga gelesen und das habe ich dann wahrscheinlich nicht wirklich abgespeichert. Habe ich auch nicht, deswegen kann ich jetzt auch nichts dazu sagen. Deswegen habe ich tatsächlich keinen Geheimfavorit hier. Aber ja, bin gespannt, was es denn alles wird. Und lass mich da gerne überraschen und lausche euren Geheimfavoriten hier. Olli, dann nehme ich mal den Favoriten, den du jetzt nicht vergeben hast, auf und wird mal 2 Geheimtipps anpreisen hier, weil ich finde die beide wirklich sehr gut, die Fälle. Einmal, ich hatte ihn ja schon angesprochen, der böse Geist, der am Butsumetsu erscheint, ein Dreiteiler. Stimmt, ja. Also ich bin einfach von dem Fall wirklich sehr angetan, weil wir halt hier auch einen Auftritt haben von Inspektor Yokomiso, also Sango Yokomiso, der dann noch ein paar mehr Haare auf dem Kopf hat als sein Bruder. Das ist natürlich immer auch ein Garant dafür, dass es ein bisschen lockerer, ein bisschen lustiger wird, so ein bisschen wie bei Misao Yamamura. Und natürlich einmal dieses ja spirituell angehauchte, fluchmäßige, was passiert jetzt hier und wie hängen hier diese ganzen Morde zusammen? Kann das wirklich ein Mensch begangen haben? Klar, natürlich hat das ein Mensch begangen, aber das ist wirklich gut gemacht, finde ich. Und dann tatsächlich eine Filler-Doppelfolge, ziemlich am Anfang von Staffel 6, die rätselhafte Residenz der Engel. Ist auch schon über 5 Jahre her, dass ich das gesehen hatte. Und ich weiß noch, dass die mich damals einfach in ihren Bann gezogen hatte, diese Doppelfolge. Es ist eine mit den Detective Boys und sie sind dann auch auf einem Ausflug, eben in einem etwas größeren Anwesen. Und der Hausherr ist jetzt ein etwas älterer Mann. Und ich meine, der verstirbt auch noch in dieser Folge oder also eines natürlichen Todes, einfach weil er alt und gebrechlich ist. Und dann geht es aber darum, dass der eine Enkelin hat und diese Enkelin, die soll dann da irgendein Mysterium, irgendein Rätsel auf diesem Anwesen lösen und am Ende sind sie dann noch irgendwie unterhalb der Erde unterwegs, irgendwie im Verlies von diesem Anwesen, meine ich. Und dann verschwinden irgendwie auch mal zwischendrin 1-2 Leute, ein bisschen wie bei das Geheimnis des alten Schlosses. Und es war auch irgendwo eine ja, rührende Doppelfolge. Insofern, wenn mich da jetzt meine Erinnerung nicht komplett trügt, dann ist das ein Fall, der durchaus wert ist, gesehen zu werden. Und den kann ich euch dann wirklich wärmstens ans Herz legen. Schaut euch ihn an und ja, lehnt euch zurück, genießt den Fall. Wenn er nicht gefällt, dann könnt ihr immer noch sagen, okay, Jens hat Mist erzählt. Stimmt, war das nicht das mit diesem mit dem Labyrinth am Ende irgendwie? Ich meine mich dunkel an was zu erinnern. Aber ja, ja. Detective Boys fallen durch eine Falltür, ja. Darf man aber nicht verwechseln mit dem großen Abenteuer im seltsamen Anwesen aus der letzten Staffel relativ am Ende. Da hatten wir ja auch so ein bisschen das mit da mit Kaito Kid und der Bossnummer, wo sie dann durch dieses Haus mit den riesigen Fallechsen und so gehen und auch mit einer Falltür. Da sind wir ähnlich unterwegs, aber hier haben wir doch noch ein paar mehr lebende Personen dabei. Bei den Residenz der Engel. Und kein Kaito Kid. Ja, und kein Kaito-Kit. Gut, ich würde sagen, wir machen das Feld mit den Episoden einmal zu und schwingen über zu den Openings und Endings. Da haben wir auch einige, die auf uns zukommen. Um bei den Openings zu beginnen, wir hatten ja noch zum Ende der vergangenen Staffel, zu Staffel 5, das Vergnügen, das 15. Opening kennenzulernen, Hoshi no Kagayaki-yo. Das werden wir auch weiter zu hören bekommen. Außerdem bekommen wir zu hören Growing of My Heart von Mai Kuraki. Ein sehr schöner Song, wie ich finde. Wir bekommen auch Shodo von Bees zu hören und Hyaku Mono Tobira ganz zum Ende, der mir jetzt ehrlich gesagt kein bleibender Ohrwurm geblieben ist. Ich würde tatsächlich eher von dieser Auswahl von den vier Openings Growing of My Heart als meinen persönlichen Favoriten einstufen. Wobei Shodo tatsächlich auch sehr schöner Song ist, den ich immer mit dem Special in Verbindung bringe, mit der 425er Episode, die ja dann nicht mehr 425 ist, sondern also mit dem Kia-Fall. Sehr, sehr schöne Songs tatsächlich, die wir hier auch in der Staffel 6 präsentiert bekommen. Ja, für mich ist Growing of My Heart tatsächlich auch der klare Favorit. Mai Kuraki ist natürlich immer super, aber auch unter den Mai Kuraki-Liedern, von denen es wirklich eine ganze Menge gibt in Directive Conan, ist das mit eines, das bei mir am höchsten stehen würde. Und unter dieser Auswahl der Openings auch auf jeden Fall ganz oben. Und abgesehen von der Ohrwurmqualität auch ein sehr tolles Video. Shodo hat da natürlich noch den Vorteil, dass es für das Special eine besondere Eröffnungssequenz hat. Also das ist zumindest in Japan gab es da neue Visuals, nur für das Special. Muss man sehen, wie das in der internationalen Version gelöst ist. Tatsächlich aber trotzdem wäre bei mir Hyaku Mono Tobira tatsächlich doch auf dem zweiten Platz in der Growing of My Heart, so ein bisschen Underdog-mäßig. Das ist tatsächlich ein sehr eingängiger Song, finde ich, und der ist sehr schön und tatsächlich lustigerweise auch eine Kooperation zwischen Rina Ayuchi und Uka Segusa in DB, die wir ja zuletzt in Staffel 5 gehört hatten, nämlich Opening 13 war dann von Uka Segusa in DB und 14, Start, war von Rina Ayuchi und dieses Opening singen sie zusammen. Und ich habe mir die alle nochmal angehört und tatsächlich ist das so, auch wenn man die Endings mit reinnimmt, meine Nummer 2 in diesem Block. Ja, da würde ich mich tatsächlich anschließen. Also Growing of My Heart ist mir natürlich absolut noch im Gedächtnis geblieben und lässt sich quasi wie bei einem Kassettenrekorder abspielen. Mai Kuraki natürlich hier absolute, ja, weiß gar nicht, ob sie die meist gesungene Opening-Sängerin ist. Sie hat ja auf jeden Fall ein eigenes Album bekommen. Und ja, deswegen der Song auf jeden Fall auf Platz 1. Und ja, dann dies Hyaku Mono Tobira gefällt mir auch sehr gut, auch wegen der Kooperation und dann eben das Opening, was halt am Anfang noch lief, Hoshino Kagayaki-yo. Das war eher so ein ruhigeres Vertreterlied, also fand ich auch ganz nett. Und ja, Shodo ist für mich persönlich nicht ganz so toll irgendwie. Also das, vielleicht liegt es, wie gesagt, an mir persönlich, dass ich da irgendwie die Musikrichtung nicht so mag. Also als ich dann Shodo das erste Mal zu hören bekommen habe, war irgendwie was ganz anderes und da hatte ich so das Gefühl, nee, das ist irgendwie nicht so meins. Aber wie gesagt, das ist ja jedem individuell überlassen, wer das so mag. Also mein Favorit ist es halt nicht und deswegen ist Shodo bei mir dann hier in der Rangfolge dann auf Platz 4. Ja, auf Platz 1 ist bei mir tatsächlich Shodo von Bees. Ich finde dieses Opening immer wieder klasse. Allein schon, wenn ich nur die ersten paar Takte höre mit den Gitarrenriffs, wenn das losgeht, da ist von Anfang an für mich richtig viel Energie und Action dahinter. Und ich mag auch da wirklich die Standard-Animation. Lasse hat ja gesagt, es gibt da so eine Special-Version für den Black Impact. Die ist natürlich toll, aber auch die Standard-Version, die mag ich so ja mit am meisten jetzt von den vier Openings, die wir hier haben. Zumal ich auch so großer Beast Opening-Fan bin. Und auf Platz 2 hätte ich dann allerdings direkt Growing of My Heart von Maikuraki, weil ich halt auch großer Maikuraki-Fan bin. Nur der Song hält für mich nicht so ganz mit Shudo mit an dieser Stelle. Die Animation finde ich auch hier absolut top. Auf Platz 3 habe ich dann Yakumo Nitrobira. Ja, die Kombination mit Rina Ayuchi und Yuka Saegusa ist einfach gut, die funktioniert. Und ich finde auch ja, diese Darstellung im Opening selbst mit diesen vielen verschiedenen Charakter-Panels oder Charakterbildern, die da eingespielt werden in verschiedenen Farbtönen. Ich meine, es ist grün, gelb, blau, alles mögliche durcheinander. Passt einfach irgendwie und es ist ein richtig guter Laune-Song. Wer ihn jetzt nicht kennt, hört auf jeden Fall vielleicht schon mal rein. Ich denke mal, da wird es ja auch irgendwelche Live-Sets auf YouTube oder so geben. Also wirklich auch ein Track, der einfach zu Detektiv Conan passt. Und auf dem letzten Platz habe ich halt wirklich von Saad Hoshino Kagayakiyo, weil, ja, das ist irgendwie eins der schwächsten Openings der gesamten Serie für mich. Wie auch das, was noch ein paar Folgen später kommt, auch von Saad, Glorious Mind. Das ist auch nur ganz kurz gewesen für ein paar Special-Episoden. Ja, das ist jetzt nicht so das, was mich so überzeugt. Also bei dem einen stimme ich dir zu, aber Glorious Mind ist ja wohl episch. Also da, findest du? Da liegen wir ja nicht. Ja. Mir gefällt das sehr gut, tatsächlich. Also, mir hat es auch gefallen. Ja, so unterscheiden sich die Geschmäcker. Also ja, aber wir sind uns ja tatsächlich sehr einig eigentlich bei den Openings, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Außer das Shodo tatsächlich, ja, man muss entweder liebt man Beast oder man mag es nicht. Also es ist wirklich eine eigenartige, oder eine eigenartige will ich nicht sagen, aber eine eigene Musikrichtung sind mehr oder weniger. Dieses Rockige, das, ja, man kann sagen, das passt zu Conan oder das passt eben nicht zu Conan. Und ja, ich finde, es passt. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, es passt nicht. Es passt zu Conan, wenn es gut gemacht wird. Und das macht Beast manchmal, aber auch nicht immer. Ich find, okay, so Band, kann man es auch sagen. Ich finde, eine Band so wie Breaker Z, die machen ja auch eher Rockiges, die haben mehr Treffer für mich als Beast gelandet. Auch wenn Beast natürlich eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten ist, vor allem in Japan mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern. Also ich bin offensichtlich nicht der Mainstream in Japan, aber ja, ich finde Beast eher, ist mir eher so egal, aber tatsächlich ihre Openings landen bei mir nicht so wirklich. Und ja, Saad dann schon mehr, aber Glorious Mind, naja, was ich über Glorious Mind denke, spare ich mir mal auf für den Staffel 7 Podcast. Ja, da sind wir alle jetzt gespannt auf den Podcast zu Staffel 7, ja. Also krasser Cliffhanger. Ja, genau. Also Glorious Mind kommt nicht in Staffel 6, sondern voraussichtlich dann in Staffel 7, je nach Umfang dann der Staffel. Genau, dann schauen wir uns natürlich nochmal die Endings an. Da habe ich auch einige, die ich hier vorstellen möchte. Wir hatten am Ende der Staffel 5, wenn mich alles täuscht, direkt noch ein neues Ending präsentiert bekommen. Das weiß ich so gar nicht mehr. June Bright, Anata Shika Mienai von, Lasse konnte es so schön aussprechen, Uka Segusa in DB, also in Dezibel. Ist tatsächlich mit Episode 432 gestartet, richtig, also ganz knapp vor Ende der Staffel. Ja, wir haben dann noch Sekai Tomete von Shiori Takei. Wir haben Thank You for Everything von Sayuri Iwata. Wir haben Kanashi Hodo Anatagaski von Zart. Und wir haben Mo Kimidake o Hanashitari wa Shinai von Ayakamiki. Tatsächlich mein absoluter Favorit unter den Endings allgemein und natürlich auch dann hier entsprechend. Aber ich gebe für die Bewertung einfach mal wieder in die große Runde. Ich sehe, ihr habt großen Spaß daran, die Openings zu ranken. Also haben wir jetzt hier 5 Endings. Ich weiß nicht, ob die alle so im Gedächtnis sind, vielleicht bei den Hörern. Nicht unbedingt. Also ich musste mir sie auch alle nochmal anhören, weil bei den Endings gerade, das ist für mich insgesamt immer sehr, sehr große Einheitsbrei, bis auf paar, die wirklich rausstechen. Ja, also hört sie euch gerne nochmal an, falls ihr die Gelegenheit habt, oder hört sie sonst in Staffel 6 und erinnert euch an unsere Worte oder hört diesen Podcast danach nochmal. Ja, also für mich war jetzt kein Lied dabei, also bei den Openings, da musste ich nur in die Liste gucken und bei Growing of My Heart, dann geht sofort die Musik im Kopf los. Ja, ist wirklich so, absolut, ja. Bei den Endings, ja, ist halt immer sehr balladenlastig. Und dann eine Sängerin und macht da ihren emotionalen Song. Deswegen tatsächlich, alle Endings sind, wären für mich unter den Openings, hier hat sie auch schon vorhin gesagt. und keins davon konnte mich so wirklich überzeugen. Am ehesten wäre es noch Kanashi Oto Anatagaski von Zard, weil da wird es tatsächlich auch, ist zwar immer noch Ballade, aber da wird es auch manchmal so ein bisschen rockig in dem Lied. Deswegen wäre das von diesen Endings noch mein Favorit. Es ist jetzt aber nicht so ein klarer Favorit, also nicht so ein, wo ich dann sage, wie bei Growing of My Heart, das ist so auf jeden Fall Platz 1 und definitiv und so toll. Und hier ist Kanashi Hodo so Platz 1, weil es ist halt von dem Durchschnitt noch das Beste. Ja, bei Endings ist es auch immer eher so, die stechen bei mir, finde ich, auch nicht immer so ganz klar heraus. Endings sind ja immer eher so ruhig gehalten, dass man aus der Episode rausschlittert. Deswegen sind es manche auch nicht so wirklich im Gedächtnis geblieben. Hier jetzt auch nicht so wirklich. Am klarsten erinnere ich mich dann, glaube ich, noch an Thank You for Everything und ja, Sekai Tomete. Dann wird es auch schon etwas ja, verschwommener, sage ich mal. Also das 25. meine ich, habe ich auch noch so ein bisschen in Erinnerung, aber da ist es dann jetzt schon schwieriger, sage ich mal, wie bei den Openings. Da gibt es für mich dann jetzt irgendwie keinen klaren Favoriten, wo ich halt sage, ja, okay, den setze ich auf Platz 1 und danach kommt das und das. Also das vermischt sich bei mir bei den Endings eher immer so ein bisschen, wo ich dann keine wirkliche Rangfolge festlegen kann. Ja, aber immerhin war, ist es jetzt auch nicht so, dass ich halt sage, es gibt halt ein Ending, was ich sage, oh nee, das war jetzt so gar nichts, gefällt mir gar nicht so. Also ist halt alles so, ja, die Endings sind da, sie erfüllen ihren Zweck, geleiten einen entspannt aus der Episode raus und kann man sich zwischendurch immer gerne mal anhören. An die Endings kann ich mich tatsächlich noch sehr gut erinnern alle und sie gefallen mir auch durch die Bank weg wirklich gut. Um vielleicht direkt so mit meinem Favoriten anzufangen, Moki Midaki Hona Shitari wa Shinai von Ayakamiki. Ja, also das ist wirklich eins der stärksten Endings überhaupt. Gerade auch, ja, Philipp, du hast es gesagt, das hat Energie. Und ich hatte ja eben schon gesagt, das mag ich halt bei den Openings von Bees. Und das finde ich auch hier eine nette Abwechslung zu den sonst wirklich immer sehr ruhigen und ja eher bedächtigen Songs, auch weil die Animationen hier jetzt nicht nur total ruhig und sind und dahin plätschern. Deshalb, also das ist mein Favorit hier auf jeden Fall in Staffel 6. Direkt gefolgt tatsächlich von Kanashi Hodo Anatagaski von Saat. Ja, eben habe ich Saat runtergeputzt, jetzt poliere ich das Ganze wieder ein bisschen auf. Also der Song hat mir wirklich gut gefallen und ich höre ihn mir auch immer noch ganz gerne an. Klar, das ist jetzt dann auch wieder was Ruhigeres, nur ich finde, da kommt auch so richtig gut ja, der Tenor von Saat rüber und das macht wirklich Spaß, das zu hören. Und dann auch die Animationen da mit so dieser Großstadtkulisse im Hintergrund und den Silhouetten von Shinichi und den anderen Charakteren. Ist einfach eine schöne Sache. Ja, auf Platz 3 hätte ich tatsächlich dann direkt Sekai Tomete von Shiori Take. Ja, solider Song. Und danach flacht es so ein bisschen ab. Ich hätte jetzt so gesagt, vorletzter Platz, Thank You for Everything. Ja, jetzt haut mich weniger vom Hocker. Und June Bright, Anatashika, Mienai ist auch ein ganz guter Song. Allerdings bei den doch anderen starken Endings, jetzt gerade das von Saat und von Ayakamiki, landet es dann halt eben wirklich auf dem letzten Platz bei mir. Übrigens noch eine kleine Sache, falls ihr zu Hause die Endings nicht mehr ganz im Kopf habt, sondern nur die Namen noch so grob. Es handelt sich hier bei dem Kanashi Hodo, was wir immer erwähnen. Es ist nicht Kanashi Hodo Kyo no Yuhi Kiredane. Das ist nämlich Opening 41, Ending 41. Ich habe gerade mal, weil ich nicht den ganzen Namen sagen wollte, immer Kanashi Hodo gesagt. Und das ist es tatsächlich nicht. Also es gibt zwei Endings, die so mit Kanashi Hodo anfangen. Also wenn ihr noch irgendwas im Kopf habt, dann guckt vielleicht nochmal im Wiki nach, welches ihr genau im Kopf habt. Nicht, dass ihr dann irgendwie vor der Episode sitzt und denkt, oh, jetzt hier das lief, was ich so toll fand und das ist doch plötzlich ein anderes Ending. Da muss man ein kleines bisschen aufpassen. Fiel mir nur gerade auf, als ich die Liste durchgeguckt hatte. Ja, sag gern die beiden Namen nochmal, damit man sie unterscheiden kann. Ja, man. Ending 24 und Ending 41. Okay, so geht's. Ich dachte, wir kriegen es nochmal ein bisschen japanisch zu. Wäre ja fast auch ein Zahlendreh gewesen, wenn es dann Ending 42 gewesen wäre. Hätte man 24, 42, das wäre noch verwirrender gewesen. Einmal vertippt und dann weiß man gar nicht mehr, worum es geht. Ja, ich hatte ja schon angeteasert, dass ich, wie Jens auch, Moki Midake o Hanashitari wa Shinai. Ja, mein Favorit ist unter den Endings hier. Ich freue mich sehr, dass es mit dabei ist. Danach bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob ich Sekai Tomete auf Platz 2 haben möchte oder Thank You for Everything. Finde ich beide sehr schön. Und dann den vierten Platz, den teilen sich dann die anderen beiden Songs, June Bright und Kanashi Hodo, wie Lasse so schön sagte, von Saad, auch wenn ich sehr, sehr, sehr großer Saad-Fan bin, genauso wie übrigens von Mai Kuraki, gefällt mir der Song dann tatsächlich nicht so gut. Aber auch das muss es ja geben. Man kann ja nicht von einem Interpreten, wenn man Interpreten mag, alle Songs gleichermaßen lieben, der hier dann eher nicht. Genau, aber auch grundsätzlich kann man ja sagen, dass wir auch wieder eine breite Vielfalt bekommen, sofern denn die Openings und Endings ja, genauso genutzt werden, wie es nach den japanischen Episoden vorgeschrieben ist. Es gab ja zu RTL 2 Zeiten, wo die Openings noch eingedeutscht wurden, auch mal den Fall, dass einige Openings und Endings, insbesondere die Endings, übersprungen, weggelassen wurden, beziehungsweise nicht eingedeutscht wurden. In der Staffel 5 hatten wir es jetzt so, dass wir immer die entsprechenden Openings und Endings je nach japanischer Originalepisode präsentiert bekommen haben. Und danach haben wir uns natürlich auch hier bei der Bewertung und dem, ja, dementsprechend haben wir euch diese Openings und Endings hier präsentiert. Das sind die, die wir sehr, sehr, sehr wahrscheinlich zu erwarten haben. Genau, falls euch das nichts sagt, wie gesagt, hört gerne nochmal in die einzelnen Songs rein oder schaut im Wiki vorbei. Manchmal helfen ja auch die Bilder, wenn man da nochmal ein bisschen was dazu sieht, dass man dann unter den Songtext ein bisschen liest. Wie gesagt, bei Growing of My Heart habe ich es genau wie bei Lasse, dass da sofort die Musik anspringt im Hintergrund und ja, man das gar nicht ohne die Musik lesen kann. Genau, das war dann auch schon der Block zu den Openings und Endings. Und ich würde dann direkt weitermachen mit einem kleinen Blick in die Glaskugel. Ich freue mich natürlich sehr auf die Staffel 6, aber vielleicht nochmal ein bisschen ja, die Gedanken kreisen zu lassen, ein bisschen zu spekulieren. Wie sieht es denn aus mit einer eventuellen Staffel 7? Wann könnte man denn eventuell damit rechnen? Ist das wahrscheinlich? Was sind da eure Gedanken, Hoffnungen, Meinungen dazu? Ich hatte ja schon vorhin gesagt, dass es ja erstmal bei diesen 50 Folgen bleibt, wie ProSiebenMax so schön sagte oder schrieb. Das ist für viele Fans, ist das so der größte Wermutstropfen, wenn man das bisher gesehen hat. In den News nämlich das, was immer so ein bisschen gemischten Tenor hervorgerufen hat, ist, war dieses, was, nur 50 Folgen so. Wobei, wo dann natürlich auch gleich Leute gesagt haben, ja, sind erstmal nur 50 Folgen, aber damit verknüpft ist ja immer die Hoffnung, dass dann die Wartezeit nicht so lang ist, weil ich wahrscheinlich die meisten, die jetzt irgendwie schreiben, oh, nur 50 Folgen, sind dann vielleicht so, ach ja, dann habe ich so lange gewartet und dann muss ich nochmal wieder so lange warten. Die große Hoffnung ist natürlich, dass es dann schneller vorangeht. Und idealerweise, also wenn wir jetzt so im Oktober anfangen, dann hört es wahrscheinlich so im Januar auf mit dem, wenn wir nach dem gehen, wie es bei Staffel 5 war, also jeden Werktag eine Folge und dann ab und zu mal, da ist dann ja auch Weihnachten und Silvester und so dazwischen, also dann haben wir ein paar Tage, wo es dann nicht ist, aber so dürfte das ungefähr im Januar enden, diese Staffel, und das Ideale wäre natürlich, wenn es dann 2023 schon direkt irgendwann weitergehen würde, vielleicht dann eben wieder im Herbst. Also dann hätten wir von Oktober 2022 bis Januar 2023 Staffel 6, 50 Folgen und im Idealfall hoffentlich vielleicht dann im Oktober 2023 dann vielleicht schon den Start von Staffel 7, wenn es wirklich ideal läuft und eben glaskugelmäßig so, oh, das wäre das schönste Szenario, was gleichzeitig auch noch realistisch ist. Natürlich am liebsten wäre es natürlich, ach, im Februar geht es gleich weiter mit noch irgendwie 50 Folgen, aber na, das ist ja, dann hätten sie es nicht in so mit 50 ankündigen müssen. Also realistisch ist dann wahrscheinlich ein paar Monate Pause und dann vielleicht idealerweise im Herbst 2023 dann vielleicht Staffel 7, hoffentlich. Das wäre schön. Ich glaube, was die meisten auch in diesem Zusammenhang immer sehr wurmt, ist ja tatsächlich der Abstand nach Japan, den man ja dann so sieht. Japan, ja, über 1000 Folgen, ja, ja, wir sind dabei. Und wir kriechen hier bei unseren 430 oder meinetwegen 500 rum, das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Ja, und es ist ja dieser Abstand auch nach Japan. Und in Japan erscheinen ja, wenn man so rechnet, pro Jahr ja, 40, 50 nicht ganz, sagen wir 40 neue Folgen. Ja, halt um dann ein bisschen Boden gut zu machen auf den japanischen Stand, müsste man ja pro Jahr eigentlich auch mindestens 40, 50 Folgen veröffentlichen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was die ja, Fans oder die dann meckern, am meisten ja, auf die Palme bringt, sage ich mal. Dass man dann eben, wenn man ja, pro Jahr jetzt eben auch in Deutschland diese 50 Folgen bringt, natürlich bleibt man dann vom Abstand her gleich nach Japan, aber man holt eben auch nicht auf. Und ja, ich weiß, dass es bei One Piece ist man ja sehr stark am japanischen Stand dran. Da ist man, glaube ich, circa 100 Folgen weg, obwohl es bei One Piece ja auch ähnlich viele Folgen in Japan gibt. Auch, ich glaube, 1000er Marke wurde auch schon gesprengt, wenn mich nicht alles täuscht. Man hängt nur 100 Folgen dahinter, also was wirklich Wahnsinn ist. Ja, wäre tatsächlich auch so mein Wunschszenario, dass man wie jetzt auch bei PosiMax mit One Piece, da kommen ja auch in geringeren Abständen neue Folgen, immer in kleineren Blöcken, dass man eventuell auch das tatsächlich dann für Detective Conan schafft, immer mal wieder neue Folgen bringen, kleinere Blöcke, aber regelmäßig und das vielleicht tatsächlich dann auch mit dem DVD-Release koppelt, was ja jetzt sowieso schon so unsere Vermutung angedacht ist bei der aktuellen Staffel 6, aber vielleicht auch in Zukunft wieder eine Rolle spielen kann, dass man dann auch wieder parallel zum DVD-Release vielleicht die nächste Staffel 7 bringt. Beispielsweise, wenn man jetzt Oktober anfängt, dann hat man die nächste Box, die dann halt die Staffel 6 abschließt im Januar und im April dann eventuell die nächste Box dann, wo schon die Staffel 7 anfängt, so ganz platt gesprochen, kann natürlich auch eine Pause dazwischen sein. Wobei April, wie Lasse schon sagte, meines Erachtens nach auch relativ früh ist. Aber vielleicht, ja, mich würde es schon freuen, wenn allein nächstes Jahr nochmal was kommen würde an neuen Folgen. Egal wie dick der Block dann wäre im Umfang. Aber Hauptsache, dass wir auch tatsächlich in einen regelmäßigen Veröffentlichungsrhythmus reinkommen. Jetzt, wo wir auch wieder 3 bis 4 Jahre warten mussten, das wäre schon ganz angenehm, denke ich. Ich fände es ehrlich gesagt leichter, wenn das einem so Sorgen bereitet und das so eine Quelle der Frustration ist mit dem, wir holen nicht genug auf Japan auf, dann fände ich es ganz ehrlich einfacher, wenn man einfach diesen Anspruch an den deutschen Anime für sich persönlich ablegt, weil, also, Detective Conan ist nicht One Piece, wir werden wahrscheinlich nie so große Blöcke in so kurzer Zeit bekommen wie One Piece, wo dann irgendwie mal ein 118er Block auch dabei war und im nächsten Jahr ging es dann schon weiter oder so. Da kommen wir nicht hin, wahrscheinlich. Und ich würde einfach keinen Anspruch haben darauf, dass der deutsche Anime irgendwann auf Schlagdistanz zum japanischen Anime sein muss. Also das fände ich dann einfacher, wenn man das einfach für sich damit seinen Frieden macht und einfach das akzeptiert, dass man wahrscheinlich nicht in absehbarer Zeit so nah an den japanischen Stand rankommt. Also da würde ich meine Freude über so eine Staffel nicht dranhängen, ehrlich gesagt. Ja, zumal natürlich auch, wenn man das all die Jahre noch hofft, seit 2006, sage ich mal, oder ja, keine Ahnung wie, steigt einfach auf den Manga um. Also ganz ehrlich, wäre mir persönlich viel zu lästig, da ewig zu warten und auch natürlich, ich meine, wir sind wirklich sehr, sehr weit zurück. Also man kann, ich meine, wir müssen ja nicht so dicht rankommen wie diese 100 Folgen Abstand bei One Piece, aber man hätte ja, wenn es regelmäßig auch Veröffentlichung gäbe und da liegt einfach der Fehler, will ich so sagen, ist nicht, ja, also das Problem lag halt einfach daran, dass diese 12 Jahre existieren und da nichts gemacht wurde, wo zum Beispiel bei One Piece auch bei anderen Sendern weiter synchronisiert wurde, das ist einfach der Unterschied. Und das haben wir bei Detektiv Conan nicht gehabt. Die Lizenz war verschollen, niemand wusste, wo es war. Lasse hatte es vorhin angesprochen, ganz zu Beginn mit Viva und RTL 2 hat sich auch nicht mehr gekümmert mit den 5555 Daumen, wo da nichts draus geworden ist, wo dann angeblich neue Folgen kommen sollte bei RTL 2 damals, was dann ja auch nicht passiert ist, 2010, 11, 12. Dann die Viva-Zeit, wo auch nur wiederholt wurde, ProSieben Max dann, die jetzt eingestiegen sind. Aber die haben natürlich eben auch andere Projekte, neue Serien, One Piece und ja, wie gesagt, da läuft Detective Conan eben in Zusammenarbeit, in Kooperation mit einem DVD-Release, was auch vollkommen legitim ist. Ja, natürlich hätten wir irgendwo in den 700er, 800er Folgen jetzt schon sein können, 600er Folgen, aber mei, also ich freue mich auf die 50 Folgen, die jetzt kommen und freue mich auch auf, wenn es pro Jahr immer nur 50 sind und wir den Abstand identisch halten, dann ist das so. Da freue ich mich auch drüber. Wir haben die Filme, wo wir sehr aktuell sind. Und ja, bei den Folgen, ich freue mich über jedes neue Material. Und ja, wie gesagt, ich kenne viele Folgen auch nicht. Die, oder gerade auch die Filler kenne ich gar nicht. Und bei den Manga-basierten Folgen ist die Erinnerung schon sehr verblasst. Da geht es mir ähnlich wie Olli. Und ich freue mich dann auch, wenn man diese Folgen dann nochmal sehen kann und da nochmal, ja, in diese Fälle nochmal neu eintauchen kann. So, lange Rede. Es ist natürlich sehr verfänglich, weil man jetzt so sagen kann, ja, die Folgen, die wir jetzt in Staffel 6 haben, die waren, sind von 2005, 6, wie wir es damals angesprochen haben. Also die liefen in Japan, als bei uns Staffel 4 lief damals. Das heißt, wir waren ja schon mal so nah dran und ach, guck mal, wo wir jetzt nach 16 Jahren und so, jetzt sind wir hier, haben wir erst das aufgeholt, wo Japan dann irgendwie schon war, als wir noch RTL 2 hatten. Aber ja, es ist halt, man muss seinen Frieden mit diesen 12 Jahren machen, das ist das lässt sich nicht so einfach jetzt ausbügeln, wie Philipp gerade eben schon gesagt hat. Und ja, übrigens, ich möchte nochmal an dieser Stelle möchte ich nochmal anmerken, was du gerade gesagt hast, dieses mit RTL 2 mit 9 Folgen und dann waren es die Filme geschnitten in 2 Teile. Das ist immer noch mit die größte Verarsche. Und geschnitten auch noch, also nicht nur geschnitten in 2 Teile, sondern auch noch geschnitten. Ja, also, ja schnittberichte.de, da kann man sehr gut gucken, was RTL 2 da alles mit dem Film angestellt hat. Das war immer noch die größte Verarsche, die wir als Detective Conan-Fans ertragen mussten, wollte ich hier vielmehr gerade nochmal ein. Ja, das habe ich zum Glück damals nicht mitgemacht, aber ja, ihr habt es bereits erwähnt, danke dafür. Also man muss beim Vergleich Conan und One Piece klar sagen, One Piece hatte nicht diese jahrelange Wartezeit, deswegen ist One Piece natürlich schon weiter und wie Philipp gesagt hat, wir werden jetzt nicht unsere Conan-Staffeln so kriegen, dass wir pro Staffel 100 Folgen kriegen oder 200 und dann in 5 Jahren aufgeholt haben auf den japanischen Stand. Das wird nicht passieren. Und ich persönlich würde mich schon freuen, wenn es so kommt, wie Philipp zweitens gesagt hat, dass wir jetzt in regelmäßigen Abständen, vielleicht auch immer nur 50 Folgen jährlich im Oktober kriegen würden, weil allein das wäre schon ein riesiger Fortschritt in meinen Augen für Detektiv Conan, für die Serie und eine Traumerfüllung, weil es halt, wie gesagt, jahrelang nicht kontinuierlich weiterging, wir überhaupt nicht wussten, ob es weiterging und wenn sich jetzt einspielt, wir kriegen jedes Jahr im Oktober 50 neue Folgen, ich würde das anfangen zu feiern, weil dann feststeht, hey, wir kriegen jetzt kontinuierlich neue Conan-Folgen. Also das wäre für mich ein absolutes Highlight. Und ja, deswegen erstmal abwarten, was noch so passiert. Wenn das kommt, dann feiere ich das richtig, weil ein kontinuierliches Aufholen oder ja, was sagen wir, Nachholen der Conan-Folgen in Deutsch, das wäre dann super, wenn man dann sich regeln, eigentlich sicher sein kann, ja, okay, wir haben jetzt diesen Jahresplan, 50 Folgen ist realistisch für alle Seiten und da kann man sich drauf verlassen und vielleicht sagt ProSieben Max dann auch in Kombination mit Crunchyroll ein sicheres Statement, jo, wir kriegen das hin, verlasst euch darauf, also ich würde das wirklich feiern und selbst wenn es nicht so kommt, wenn es halt wir ein Jahr wieder warten müssen oder so, freue ich mich generell, dass es überhaupt weitergeht mit neuen Conan-Folgen, weil ich sag mal, ich bin noch ein Opfer dieser Jahreswartezeit und feiere es halt umso mehr dann, dass es jetzt deutsche Conan-Folgen gibt, weil ich halt auch in diesem Loch drin war und halt gedacht habe, ey, das wird hier nichts mehr und wer weiß, ob es überhaupt mal weitergeht. Und Conan auf Deutsch, ja, kannst du dir abschminken, musst eher den Manga lesen. Und dann kamen diese Nachrichten mit, es geht weiter. Und jetzt sind wir frisch drinne in diesem, wir haben Conan-Folgen auf Deutsch und ich feiere es einfach nur generell. Und ja, hab's am Anfang gesagt, sag's jetzt auch nochmal, ich bin Hype auf die neue Staffel. Ja, ich sehe das so, wie du das einmal gesagt hast, eben Philipp. Ich freue mich einfach drauf, dass jetzt die Folgen kommen. Ich freue mich auf jede einzelne Folge, die kommt. Klar, es sind natürlich die absoluten Highlights dabei, die, die ein bisschen stärker, die, die schwächer sind. Aber Detektiv Conan ist Detektiv Conan und wir sind hier alle Conan-Fans. Und es ist Meckern auf hohem Niveau, wenn jetzt dann eine Folge kritisiert wird, weil dies schlecht ist oder jenes nicht passt. Und den Vergleich zwischen Detektiv Conan und One Piece, den stelle ich gar nicht an, weil er nicht funktioniert. Das ist wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Die beiden Serien haben unterschiedliche Voraussetzungen hier in Deutschland. Und das müssen wir uns natürlich auch vor Augen führen, wenn es eben heißt, ja, also der deutsche Stand bei One Piece ist ja viel näher am japanischen Stand dran, als es bei Detektiv Conan der Fall ist. Und deshalb bin ich letzten Endes einfach happy, dass es überhaupt weitergeht. Und ehrlicherweise, bis dann letztes Jahr die Meldung im November kam, um dann nochmal so auf den Anfang zurückzukommen, hatte ich auch nicht damit gerechnet, dass es dann doch so vergleichsweise schnell gehen würde. Weil, ja, wir hatten die Pandemie, wir hatten diese erschwerten Bedingungen, dass es überhaupt möglich sein würde, Lizenzen einzukaufen und dann auch die Lizenzen zu bearbeiten, sprich synchronisieren, was ja vermutlich eben der Auslöser ist, dass es überhaupt dann länger gedauert hat mit der sechsten Staffel jetzt. Und dass sie jetzt doch einfach da ist, macht mich happy und alles andere, muss ich ehrlich sagen, blende ich einfach aus. Und ich freue mich drauf, wenn der Oktober da ist und dann sitze ich vorm Fernseher und dann weiß ich ganz genau, dann gibt es halt einfach nur noch Detektiv Conan und alles andere ist egal. Ja, das sind schöne Worte. Ich finde es auch einfach schön, Detektiv Conan auf Deutsch vertont zu sehen. Das hat der Olli ja auch schon so schön gesagt. Und genau, es sind unterschiedliche Voraussetzungen. Also One Piece, Detektiv Conan, wie du sagtest, kann man nicht vergleichen. Ich finde es auch da, macht es natürlich immer schwieriger, weil wir bei One Piece beispielsweise auch alle Episoden bei Crunchyroll haben, sei es jetzt synchronisiert oder tatsächlich als Simulcast, also man kann wirklich alle Folgen dort sehen und das ist halt zum Beispiel auch ein Punkt, den wir bei Detektiv Conan nicht haben, was es uns deutschen Fans ja immer noch ein bisschen erschwert oder diese Folgen, die wir jetzt auch haben in der sechsten Staffel, nicht wirklich zugänglich macht, weil man sie eben sich vorab nicht legal anschauen kann auf Deutsch, dass es diese Möglichkeit einfach nicht gibt, dass sie fehlt. Ja, diese Lücke ist halt einfach da, wie schon erwähnt und ja, um die auszubügeln, müsste man ein riesengroßes Budget auffahren, das ProSieben Max wahrscheinlich auch gar nicht hat. Es ist ja auch kein so großer Sender wie RTL 2, oder unterstelle ich jetzt hier ProSieben Max etwas, wenn ja, tut's mir leid. Aber RTL 2 ist nun mal auch von den Quoten her noch eine größere Nummer, auch damals gewesen. Und ProSieben Max freut sich schon über 1-2% Einschaltquote, was auch vollkommen legitim ist. Und ich freue mich auch, wenn so viele Personen Detektiv Conan schauen, aber da dann ein Budget aufzufahren, um 500 Folgen nachzusynchronisieren, am besten in kürzester Zeit, das ist einfach, ja, nicht machbar, nicht möglich. Und ja, ich glaube, wie Lasse auch schon sagte, den Anspruch zu haben, wer den Anspruch hat, der sollte sich vielleicht andere Hobbys suchen. Ja. Auch wenn ich natürlich anerkenne, dass diese Lücke da ist und sie natürlich schmerzlich ist, aber da liegt die Schuld natürlich nicht bei ProSieben Max. Die können natürlich auch nichts dafür. Wenn man ein bisschen was von späteren Episoden sehen will, kann man sich ja das scharlachrote Alibi kaufen. Da sind spätere Anime-Episoden drin. Und da können wir auch froh sein, dass sie da nicht gesagt haben, das kennen die deutschen Zuschauer noch gar nicht, da sind wir so weit entfernt, das synchronisieren wir mal einfach mal nicht. Sondern da haben sich die auch gesagt, ja, egal, wir bringen das jetzt. Und Und ich möchte auch nochmal Zero Jens ganz doll beipflichten. Mir wäre es wirklich lieb, wenn ich nicht mehr so viele Vergleiche mit One Piece sehen würde auf Facebook oder sonstigen Plattformen. Immer das Rumgeheule mit, aber One Piece kriegt das, One Piece ist dies und das. Also, lasst einfach mal One Piece in Ruhe, ganz ehrlich. Sorry, dass ich dich gleich aufgefahren habe. Ja, nein, nicht du, aber halt, hier können wir das ja diskutieren, aber so, wenn ich noch irgendwie den 100. Facebook-Kommentar sehe mit irgendwas, was aber One Piece aber so bekommt, dann, da möchte ich Facebook einfach nur löschen. Grüße an Mark Zuckerberg. Ja, da, also ich, um das noch zu ergänzen, da hattest du ja auch schon ganz richtig gesagt, One Piece ist eben die, ich will nicht sagen, der Anime Nummer 1 überhaupt weltweit, kann man ja eigentlich so sagen. Und Detektiv Conan ist zwar auch sehr stark, aber dagegen natürlich, sind halt unterschiedliche Bedingungen und dagegen anzukommen, One Piece hat, wie gesagt, seit all den Jahren die Unterstützung gehabt, Detektiv Conan leider nicht, weil auch wegen lizenztechnischen Schwierigkeiten, pipapo, hatten wir alles schon durchexerziert, also ich freue mich auch tatsächlich, wenn neue One-Piece-Folgen kommen. Bin auch selber tatsächlich sehr großer One-Piece-Fan. Freue mich natürlich umso mehr, wenn neue Conan-Folgen kommen im Vergleich jetzt zu den One-Piece-Folgen. Aber na klar, ich freue mich auch über neue One-Piece-Folgen. Ich freue mich über jeden Anime, der auf Deutsch neue Folgen bekommt, weil es einfach schön ist auch zu sehen, dass die Branche wächst. Und ja. Genau, wir sollten uns eher darüber freuen und über, alles irgendwie uns freuen, gemeinsame Sachen machen, so wie Oda und Aoyama das in dem Interview getan haben. Da haben sie sich auch zusammengesetzt und waren beide, eine Einheit, sage ich mal, obwohl sie verschiedene Serien machen und sie auch unterschiedliche Pläne haben. Und ich finde, das ist auch in Ordnung. Jeder kann machen, was er will. Und es kann ja auch sein, sage ich mal, wenn One Piece dann zu Ende ist, dann geht Conan noch weiter, dann würden sich wahrscheinlich die Conan-Fans auch nicht sagen, oh, One Piece ist zu Ende, ja, Conan soll jetzt auch zu Ende sein, weil wir eben hinterherhängen. Also, das sollte man einfach nicht machen. Es sollten alle Serien gewürdigt werden. Die sollen einfach nebeneinander parallel laufen. Jeder soll das machen, was er machen will. Und wie Philipp schon gesagt hat, ich würde mich da mit ganzem Herzen anschließen, jeder Anime, der eine deutsche Synchronisation und eine gute Umsetzung bekommt und fortgesetzt wird, das ist ein Gewinn für Deutschland, weil es einfach schön ist, dass man was dann auf Deutsch sehen kann. Ich bin sehr großer Fan von deutschen Animes und Umsetzungen und freue mich da jedes Mal, wenn ich irgendwie höre, ja, die Serie wird fortgesetzt, die Serie kriegt eine zweite Staffel, eine dritte Staffel. Da gehen die Synchronarbeiten weiter. Finde ich gut, gefällt mir sehr gut. Und deswegen, wie gesagt, freue ich mich für One Piece, freue mich umso mehr für Conan und bin einfach glücklich, dass wir jetzt Staffel 6 kriegen. Und hoffe natürlich, dass die Arbeiten weiterlaufen und dass wir auch bald irgendwie dann News von Staffel 7 haben werden. Aber erstmal jetzt voll Konzentration auf Staffel 6. Ja, wenn ich mir so den Blick mal schweifen lasse, schon mal auf eine potenzielle Staffel 7, die natürlich im Raum steht, auch weil Pussymax natürlich sagte, erstmal 50 Folgen, was natürlich schon mal sehr viel Mut macht. Auch, dass es direkt schon zu Beginn kam. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es 3 bis 4 weitere Jahre dauern wird. Und selbst wenn, wie gesagt, dann ist es eben so, kann man auch nicht ändern. Wir haben nicht die finanziellen Mittel, um das, sollten wir eine Spendenkampagne starten. Spaß beiseite. Ich freue mich tatsächlich auch schon auf die Folgen, die da kommen würden in einer potenziellen Staffel 7, wenn man den Blick so schweifen lässt. Allein diese, da sind viele, viele tolle Folgen mit dabei, an die ich mich tatsächlich auch erinnere. Und die auf Deutsch zu sehen, das würde mich tatsächlich sehr freuen und tatsächlich auch die Openings und Endings, die dazugehören. Dann käme irgendwann auch mein Lieblingsopening, das 22. Aiwa Kurayami no Nakade, mit dem großen Clash of Red and Black zwischen schwarzer Organisation und FBI, der wahrscheinlich dann erst in Staffel 8 oder so stattfinden würde. Aber selbst wenn wir in so kleinen Schritten vorangingen, ich freue mich über alles, was kommt und ich freue mich auch auf den Podcast dann zu Staffel 7, wo Lasse dann revealed, was er von Glorious Mind hält. Das bin ich immer noch sehr gespannt. Jetzt heißt es, glaube ich, erstmal Staffel 6 einschalten. Freut euch drauf. Es wird der Hammer, wahnsinnig. Ihr kriegt natürlich die aktuellen Informationen dazu bei uns auf Social Media, im Newsblog, alles, was ihr dazu weiterhin wissen müsst, zusätzlich zu diesem Podcast hier heute. Und bleibt da immer auf dem Laufenden. Ja, und damit möchte ich den heutigen Podcast zur Staffel 6 dann auch tatsächlich schließen. Wir haben ja sehr, sehr viel diskutiert. Ich hoffe, ihr habt ein guten Eindruck bekommen, was euch denn so alles erwarten wird in der 6. Detektiv-Conan-Staffel. Wie gesagt, 50 Folgen ab Oktober 2022 auf ProSiebenMax zu sehen und natürlich auch auf DVD bei Crunchyroll. Ich habe noch die Verweise für euch. Unser Conan-Wiki, conanwiki.org, da findet ihr alle Informationen über alles Mögliche, auch zur Staffel 6. Unser Conan-Forum, wo ihr diskutieren könnt über Detektiv Conan und mehr, conanforum.org, conannews.org, schon mehrfach erwähnt heute. Und auf Social Media sind wir natürlich auch zu finden, insbesondere bei Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, da könnt ihr uns gerne folgen, abonnieren, als Conan News dort immer zu finden. Ihr könnt uns gerne unterstützen, über Patreon geht das, bei Discord ist das auch möglich, indem ihr unseren Server boostet. Ihr findet uns bei Discord unter conannews.org/discord. Genau, tretet da gerne bei, da wird auch fleißig über die neuen Folgen, über die Staffel 6 diskutiert. Da werden wir mit dabei sein, wenn diese Folgen im TV ausgestrahlt werden. Also falls ihr da Verbündete sucht sozusagen, die mit euch die Folge gemeinsam gucken, weil ihr neben euch auf dem Sofa niemanden sitzen habt, dann schaut dort beim Discord sehr gerne vorbei. Da gibt es viele, die sehr gerne die Folgen schauen und das natürlich auch gerne gemeinsam mit euch tun. Genau, was bleibt mir noch zu sagen? Ich denke nichts weiter. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin gehört habt. Wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei Staffel 6. Schaltet ein, kauft euch die DVDs. Was kann man noch alles machen? In der Mediathek auch nochmal vorbeischauen und so weiter und so fort. Ihr werdet eh einschalten, es führt gar keinen Weg drumherum. Ich sage tschüss, bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, macht's gut, danke fürs Zuhören und Hype auf Staffel 6 ist weiterhin vorhanden. Danke, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Macht's gut. Wunderbar, dann drücken wir jetzt den Stopp-Knopf.